Ja, mein Fall. Hier geht es um Stalking. Mir wurde Stalking vorgeworfen. Ich hatte eine kurze Affäre, in Anführungsstrichen Beziehung, also ich würde es als Affäre bezeichnen, mit einem Arzt aus Berlin-Spandau, den ich über Sportveranstaltungen kennengelernt hatte. Und ich wusste zwar, er hat irgendwie eine Tochter, fast 3 Jahre alt, das hat er mir auch damals per SMS geschrieben, aber sein Interesse an mir und mein Interesse an ihm war eigentlich nach diesen SMS eindeutig. Und so ging das eben hin und her. Und er teilte mir mit damals, dass er auf einer Fortbildung sei in Bad Nauheim in der Nähe von Frankfurt. Und ich habe mich damals spontan entschlossen, ihn dort zu besuchen, weil wir zuvor sowieso schon vereinbart hatten, dass wir uns spätestens zum Halbmarathon 2009 in Berlin sowieso wiedersehen würden. Zuvor hatten wir uns beim Berlin-Marathon 2008 im September kennengelernt oder. Ja, er hatte mich zu meiner Jugendherberge gefahren. Wir haben uns geküsst und er sagte mir, ich soll mich melden. Und dann ging halt diese SMS-Schreiberei los. Ich wusste, er arbeitet im Waldkrankenhaus in Spandau und hatte aber keine Telefonnummer von ihm. Und da er sagte, ich kann mich ja melden oder melde dich, habe ich dann einen Fax hingeschrieben, beziehungsweise habe ihn darüber kontaktiert und er schrieb mir dann die erste SMS, weil ich ihm meine Nummer genannt hatte. Und so kam es eben zu SMS-Schreibereien. Die erste SMS teilte er mir zwar mit, es tut ihm leid und er hat schon eine fast 3-jährige Tochter. Aber die SMS danach, die er mir schrieb, ja, zeigten eigentlich schon seine Neugier und sein Interesse an mir. Und er forderte auch Fotos von mir. Wir haben uns dann 2009 in Bad Nauheim getroffen. Im Best Western Hotel Rosenau hieß das, glaube ich. Ich habe ihn dort besucht. Dort kam es auch dann zu Intimitäten. Und danach schrieb er mir nicht mehr, aber er hat mir gesagt in Bad Nauheim, ich kann mich jederzeit melden bei ihm, er wird es lesen. Und wir sahen uns dann anschließend sporadisch bei Sportveranstaltungen in Berlin. Ich bin 2010 im Frühjahr nach Berlin gezogen, aus Jobgründen, weil ich dort einen Job angenommen hatte. Ich hatte mich zuvor in anderen Städten beworben. Und ja, der Zufall war eben dann tatsächlich, dass ich in Berlin landete und mich dann dort natürlich sofort im Sport wieder engagieren wollte, was ich zuvor auch schon gemacht habe. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht, Sport studiert und war Aktivsportlerin oder bin Aktivsportlerin und auch ehrenamtlich. Irgendwann bekam dann die Frau von ihm eine Nachricht. Ja. Ich hatte mich als Volontär eingetragen, habe als Volontär gearbeitet und habe sein komisches Verhalten mir gegenüber immer bemerkt. Ich wurde von fremden Leuten angesprochen, angelächelt. Ich wusste, irgendwas wird getratscht, geredet über mich und hatte immer die Befürchtung, dass er SMS von mir benutzt oder die Fotos, die er von mir bekam, benutzt gegen mich und mich bei anderen Leuten schlecht macht, Mobbing gegen mich betreibt, was sich dann auch bestätigte. Ich konnte eigentlich zu gar keiner Sportveranstaltung mehr gehen, wo er auch als Moderator tätig war. Das war aber erst, nachdem Sie da die andere Frau angeschrieben hatten. Er hat schon zuvor, gleich zu Beginn, als er mich 2010 bei Sportveranstaltungen gesehen hatte, hatte er schon im Hintergrund gegen mich Mobbing betrieben, das ist mir doch eine Person ganz deutlich gesagt worden. Nach fast 2 Jahren oder 2 Jahren konnte ich dann sein Verhalten mir gegenüber nicht mehr ertragen. Da ging es nicht um Eifersüchteleien oder dass ich ihm hinterherlaufe oder sonstigen Kram, sondern was er gemacht hat, war, dass er einfach mir mein Sportleben systematisch hintenrum kaputt gemacht hat, so dass ich von Sportveranstaltungen ausgeschlossen wurde oder eben fremde Leute irgendetwas über mich wussten und getratscht wurde. Und im August 2011 war ich wieder in Timmendorf an der Ostsee für die deutschen Beachvolleyballmeisterschaften als Besucherin. Ich habe dort auch eine Bekannte, pflege dort Kontakte. Und das wusste er alles nicht, aber kaum war ich dort angekommen, ging es schon wieder los, dass er eben auf dem Center Court unten dem Jonas Frank von Enjoy Hamburg, von einem Radiosender, der dort fürs Programm sorgt, fürs Entertainment, sein Freund, wieder über mich sprach. Also ich konnte mich auf die Tribüne setzen und dann fing er schon wieder an, sofort mit dem Finger auf mich zu zeigen, was er bei anderen Sportveranstaltungen auch gemacht hat. Es wussten alle Leute über mich Bescheid, egal wo ich hin bin, weil er sofort über mich hintenrum und also die Leute gegen mich auf angestachelt hat, die mit dem Finger auf mich gezeigt haben oder einfach mich ständig angeguckt haben und ich wusste genau, dass er dahinter steckt, hat sich auch dann später bestätigt. Und dann habe ich mich dann im August 2011 entschieden, dass ich diesem Drama jetzt ein Ende mache. Denn ich hatte gar kein Problem mit ihm. Er hat ein Problem entwickelt, mich zu sehen bei Sportveranstaltungen und wollte einfach, dass ich nicht da bin, wo er ist. Und darum hat er versucht, überall zu gucken, dass ich ausgeschlossen werde. Und dann habe ich mich eben entschieden, seiner Lebenspartnerin eine SMS zu schreiben. Erst habe ich seine Mutter am Strand angesprochen. Ich wusste, wer sie ist, durch andere Sportleute, um ihr mitzuteilen, dass sie ihn an die Brust nimmt und ihrem Sohn, ihrem Einzelkind sagt, dass er aufhören soll, mich zu mobben und schlecht über mich zu sprechen und Dinge zu verbreiten, weil ich ihn sonst anzeigen werde, beziehungsweise seiner Lebenspartnerin die Augen öffnen werde. Und seine Mutter war natürlich fassungslos, weil eine fremde Person stand vor ihr und sagt ihr, dass sie eine Affäre mit ihrem Sohn hatte und den letzten Satz, den ich ihr sagen wollte, dass sie ihm das bitte ausrichten soll, dass er aufhören soll, habe ich nimmer geschafft, weil das, was ich ihr sagte, dass ich also mit ihm was hatte in Bad Nauheim, hat ihr schon zugesetzt und sie konnte sich das gar nicht vorstellen und sagte zu mir, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dazu ist er gar nicht der Typ, wo soll das denn gewesen sein? Und als ich ihr dann konkrete Angaben gemacht hatte, Bad Nauheim, Fortbildung, Akupunktur, Januar 2009, fiel ihr das Gesicht runter. Und ich habe sie dann gelassen, habe dann weiterhin Beachvolleyball angeschaut. Und dann lief seine Mutter und seine Lebenspartnerin mit dem kleinen Sohn, was er ja inzwischen hat, auch auf die Tribüne ein. Also die saßen da in diesem VIP-Bereich. Und seine Mutter zeigte ihm mit dem Finger auf mich und hat seiner Lebenspartnerin praktisch gezeigt, ja, guck, da drüben sitzt sie, die hat mich angesprochen. Und seine Lebenspartnerin hat mir dann daraufhin ihren Sohn entgegengestreckt und hat dann laut gelacht. Und er stand unten auf dem Center Court. Er hatte natürlich ein riesiges Problem, nachdem ich seine Mutter ansprach, tauchte er lange nicht als Moderator auf dem Center Court auf. Und ich wusste, jetzt gibt es eine Diskussion vermutlich. Und ich keine Ahnung, was er denen erzählt hat. Natürlich nur die Wahrheit, ist klar, weil das ist ja natürlich unheimlich peinlich gewesen für ihn. Aber ich konnte nicht anders. Und naja, nachdem die Lebenspartnerin von ihm mir den Sohn entgegengestreckt hat und sie gelacht haben und die Mutter mit dem Finger auf mich zeigte, was sie anschließend abgestritten hatten, habe ich dann, nachdem ich wieder in Berlin war, montags der Lebenspartnerin eine SMS geschrieben. Keine unverschämte, keine vulgäre, sondern ich habe ihr einfach die Augen geöffnet und habe ihr klar gemacht, dass ich dann also was mit ihm hatte. Habe ihr dann die Augen geöffnet per SMS. Das war am 29. August 2011. Und nach dieser SMS, 2, 3 Tage später, hatte ich dann einen Brief im Briefkasten von der SCC Events GmbH. Diese organisiert in Berlin Marathon und auch weitere bekannte Laufveranstaltungen wie den Avon Frauenlauf und so weiter. Bei der SCC Events GmbH war ich bisher als Volontär tätig, das heißt ehrenamtliche Jobs ausgeführt. Ich war ja selber im Leichtathletikverein, habe schon immer Sport gemacht und habe mich dann denen angeschlossen, bei der Startnummernausgabe mitgeholfen. Ja, und die haben mich dann mit 3 Sätzen rausgeschmissen. Die hatten mir einfach, nachdem ich der Frau Schäser eine SMS schrieb, dass ich also mit dem Lebenspartner da was hatte, haben die mich dann einfach rausgeschmissen. Ich bekam einen Brief mit 3 Zeilen, dass sie aufgrund der aktuellen Gründe, die mir nicht genannt wurden, meinen Volunteer-Account gelöscht haben, dass sie mich zukünftig nicht mehr als Volunteer einsetzen werden und dass das gesamte Organisationsteam und alle Ressortleiter über mich Bescheid wüssten. Aufgrund dieses Briefes habe ich dann den Herrn Kralmann angerufen. Herr Kralmann ist ein älterer Herr mit 80 Jahren inzwischen, der für den Streckenabschnitt Brandenburger Tor zuständig ist und dort die Streckenposten einteilt. Der Herr Krallmann informierte dann mich telefonisch, dass die gegen mich eine Rundmail anzetteln wollen und dass die Rundmail auch rausgeschickt werden wird. Ich habe den Herrn Krallmann angerufen, nachdem ich die Post erhielt von der SCC Events GmbH, die mich ohne Angabe der Gründe rausschmiss. Post wurde auch nicht beantwortet, verweigert. Dann flatterte mir Ende September pünktlich zum Berlin-Marathon die erste einstweilige Verfügung gegen mich ins Haus und die Anzeige von Herrn Carsten Holland. Das wusste ich nur über den Herrn Krallmann, dass da was lief gegen mich. Und natürlich schon hintenrum, ein Jahr hintenrum wurde schon gegen mich angeblich ermittelt. Ich habe Herrn Carsten Holland angezeigt am 7. September aufgrund der Informationen von Herrn Krallmann. Danach hat er dann die einstweilige Verfügung beim Amtsgericht gegen mich erwirkt mit falschen Angaben, falscher eidesstattlicher Versicherung. Dann ist er mit dieser falschen eidesstattlichen Versicherung zum Landgericht Berlin gegangen, hat dort die erste einstweilige Verfügung vorgelegt, hat seine Lebenspartnerin zu einem Herrn Dr. Hoppe in Berlin geschickt, ein Psychiater oder Diplompädagoge, der ihr ein Attest aushändigte und ausstellte, in dem sie als schwer krank eingestuft wurde und dass also ich die Schuldige bin und ich sei ja pathologisch und Herr Holland hat dieses Attest, dieses Gutachten seiner Lebenspartnerin dann noch zu der einstweiligen Verfügung dazugelegt, beim Landgericht vorgelegt und hat dann dort angegeben, alles, was ich angeben würde, das sei ja falsch und es sei ja basierend wortwörtlich auf Wahnvorstellungen. Das hat sein Anwalt fabriziert in den Monaten. Das war die letzte Möglichkeit, mich aus dem Weg zu schaffen, damit nicht ans Tageslicht kommt, dass er mit mir eine Affäre hatte und einen One-Night-Stand oder wie auch immer man das nennt und er eigentlich das Mobbing gegen mich betrieben hat, weil er mich weghaben wollte vom Sport. Er konnte nicht damit umgehen, er konnte mich nicht ertragen und nicht sehen, weil er einfach ein schlechtes Gewissen hatte und für ihn natürlich die Angst da war, es könnte ja mal rauskommen. Es wäre nie rausgekommen, ich hätte auch gar keinen Anlass gehabt, seiner Lebenspartnerin was zu sagen, wenn er nicht das Mobbing gegen mich betrieben hätte und mir mein Sportleben, meine Volontiertätigkeiten systematisch im Hintergrund durch Mobbing und falsche Angaben kaputt gemacht hätte. Dann, ja, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt über diese einstweilige Verfügung vom Landgericht, wo er auch wieder falsche Angaben machte und hat es dann letzten Endes so weit geschafft, dass sie mich derart provozierte, dass ich damals meinem Professor Philipp eine SMS geschrieben habe, indem ich dann gesagt habe, dem müsste mal ein Polizist eine Waffe an den Kopf halten, damit er die Wahrheit sagt, oder den müsste man mal anders befragen. Oder ich hole mir jetzt mal ein oder irgend sowas, aber jeder wusste, dass ich das nicht ernst meinte. Ich hatte dann das Handy ausgeschaltet und am 6. März 2012 kam ein Polizist und eine Polizistin zu mir. Mein Psychiater, der Herr Philipp, ging zur Polizei, weil er dachte, ich tue mir selbst jetzt was an oder das Ganze ist ja so eskaliert, er konnte mich nicht erreichen und hatte einfach Angst. Und ich rief ihn dann zurück, nachdem ich mein Handy angemacht hatte und gesehen habe, dass er angerufen hat. Und er sagte zu mir, jetzt kommen zwei Polizisten zu mir und ich müsste jetzt in die Klinik. Und dann sage ich, ja, wieso kommen die denn? Bestellen wir die wieder ab? Ja, das ginge nicht. Dann habe ich die zwei Polizisten, die kamen ja tatsächlich in meine Wohnung, freundlich reingebeten, hätte ich ja nicht müssen. Habe dem Polizisten noch einen Stuhl angeboten, hat sich hingesetzt und habe mich halt aufgeregt und bin laut geworden. Ich habe nicht geschrien, aber ich habe halt richtig laut und schnell gesprochen. Und habe dem Polizisten gesagt, dass mich das ganze Theater ankotzt, dass er falsche Angaben macht, dass er sich mehrfach widersprochen hat bei unterschiedlichen polizeilichen Aussagen, auch dass seine Lebenspartnerin sich widersprochen hat und mitlügt inzwischen. Und dass ich dieses Mobbing nicht mehr ertrage, dass ich weiß, dass er Fotos über mich verbreitet und in seiner Praxis aufhängt. Diese Information hatte ich auch schon mitbekommen. Aber es hat nie jemand was gegen Herrn Holland gemacht. Er hat einfach Freunde bei der Justiz und bei der Polizei, beziehungsweise sein Onkel, angeblich ein ehemaliger Kriminalbeamter und ein paar andere, hat er sich einfach eingekauft und hat seine Kontakte gnadenlos gegen mich ausgenutzt, anstatt seiner Lebenspartnerin die Wahrheit zu sagen und das ganze Theater wäre gar nicht so weit eskaliert. Dann, mit dieser Anschuldigung, das sei basierend auf Wahnvorstellungen, hat es dann letzten Endes so weit gebracht, dass ich dann ausgerastet bin. Und mein Anwalt hat mir monatelang versprochen, er wird jetzt die Strafanzeige gegen ihn schreiben. Dann wäre es natürlich von Herrn Holland sehr schlecht ausgegangen als Arzt auch, denn eine falsche eidesstattliche Versicherung, wenn er vorbestraft ist, kann er bis zu 3 Jahren ins Gefängnis kommen, beziehungsweise wird er seinen Arztjob eventuell verlieren. Das war die Befürchtung meines Anwaltes, beziehungsweise dass sich wortwörtlich eventuell seine Lebenspartnerin von ihm trennen könnte. Das war mir alles egal. Ich wusste, wenn man nichts gegen ihn unternimmt, wird für mich alles schlimmer. Und so kam es denn auch, dass Ende März mir mein Anwalt in Baden-Württemberg sagte, dort war ich zum Geburtstag eingeladen und ich hatte Termine bei der AOK und bei der Bank und auf dem Friedhof wahrgenommen, mir mein Anwalt am 30. März vor seiner Kanzlei mitteilte, Jeanette, ich muss dir was sagen. Und er guckte mich komisch an und ich dachte, jetzt sagt er mir vielleicht, dass meine Mutter auch gestorben ist oder dass irgendwas Schlimmes passierte. Dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, ist jemand in meine Wohnung in Berlin? Weil ich hatte monatelang, auch heute noch, die Wohnung nicht mehr verlassen. Dann sagte er mir, nein, es ist niemand in deine Wohnung. Dann sage ich, gut, was gibt's denn? Es gibt einen Haftbefehl gegen dich, wir müssen jetzt zur Polizei. Ja, wir wollten eigentlich Kaffee trinken gehen, um den weiteren Weg zu besprechen, wie wir denn jetzt vorgehen. Und Herr Künzel ging mit mir zu Fuß durch die Innenstadt in Waiblingen an meiner Grundschule vorbei zur Polizeistation, die ich gut kenne. Da arbeitet ein Freund einer ehemaligen Handballfreundin von mir. Mein Bruder ist bei der Polizei, arbeitet beim Landeskriminalamt. Ich kenne die Leute. Ich habe dort selbst ein Seminar mal besucht für Frauen gegen Gewalt, Gewaltprävention. Und wir gingen zur Polizei. Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt und mein Anwalt hatte diese Information nur per Zufall rausbekommen, denn er sagte, er rief wohl bei der Staatsanwaltschaft an oder beim Gericht an und der Mann oder die Frau, die am anderen Ende des Telefons war, musste sich verplappert haben, weil sie gedacht hatte oder er gedacht hatte, das sei der Anwalt von Herrn Holland, der Herr Dr. Huber aus München. Aber es war mein Anwalt. Und dann war natürlich ein großes Theater. Die Polizisten druckten uns den Haftbefehl aus. Ich habe mir diesen Haftbefehl gar nicht komplett durchgelesen. Ich habe nur meinen Namen gesehen, das Wort Haftbefehl, habe diese einzelnen Seiten kurz durchgeblättert und habe zu meinem Anwalt gesagt, wie weit haben Sie es kommen lassen? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht und was ist das hier jetzt? Ich habe alles vorausgesagt, wenn nicht gegen ihn was unternommen wird, wird es und es eintreten. Ich kam dann nach Winnenden in die Psychiatrie. Ich bin zusammengebrochen bei der Polizeistation in Waiblingen. Ein Polizist war richtig miserabel zu mir, hat mich wie ein Stück Scheiße behandelt. Ich habe natürlich sehr geweint. Mein Anwalt hat mich komplett allein gelassen. Ich war unter Schock, ich konnte nicht mehr atmen. Der Notarzt kam, hat mir den Sauerstoff aufs Gesicht gedrückt. Es war wohl ein Termin beim Haftrichter vorgesehen am Mittag. Ich habe dann gefragt, ob der nicht herkommen kann zur Polizeistation. Dann hieß es, nein, Sie müssten mich mit dem Auto hinfahren. Mein Anwalt hat mich den ganzen Tag nicht mehr gesehen, der hat mich mit allem allein gelassen. Man hat Fingerabdrücke gemacht und so weiter. Und dann hat man mich mit dem Krankenwagen zum Richter gefahren, zum Amtsgericht Waiblingen. Ich kam natürlich verheult an, ich war unter Schock, der ganze Körper zitterte. Ich war absolut nicht vernehmungsfähig oder sonst was. Ich habe auch nicht den Haftbefehl gelesen. Man hat mich nur bei der Polizeistation für 2, 3 Stunden unten in den Keller in die Zelle gesperrt, mich aufgefordert, ich muss die Schuhe ausziehen. Auf die Toilette konnte ich auch nicht mehr beobachtet gehen. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet oder was hier abgeht. Es war wie ein Hollywood-Film, ein Trauma. Das ist heute noch. Und dann war ich beim Richter in Waiblingen und es ging darum, werde ich jetzt ins Gefängnis gebracht oder werde ich in ein Krankenhaus gebracht. Und da dieser Haftbefehl vorlag gegen mich, musste man mich in eine geschlossene Psychiatrie bringen. Man konnte mich nicht in ein normales Krankenhaus bringen. So wurde ich im Krankenwagen dann nach Winnenden in die Psychiatrie gefahren. Und ich war dann, das war am 30. März, Psychiatrie Winnenden, unter Schock und Trauma. Ich wusste überhaupt nicht, warum, was ich getan haben soll. Ich habe hinterher erfahren, ich hätte angeblich gegen die einstweilige Verfügung verstoßen, was gar nicht stimmte, weil Herr Holland hat dann beim Landgericht in Berlin wieder falsche Angaben gemacht mit seinem Anwalt. Ich hätte ihm 2 SMS geschrieben auf seine Telefonnummer, steht im Beschluss drin, was gar nicht stimmte, sondern an seine Lebenspartnerin. Und sein Anwalt hat angegeben, basierend auf Wahnvorstellungen. Und es lagen aber schon alte SMS-Nachrichten von Herrn Holland vor. Naja, ich war dann am 30. März unter Schock in der Psychiatrie in Winnenden, von 30. März bis 10. Mai. Ich habe zum ersten Mal dort in meinem Leben gelebt, gesehen, dass Leute ins Bett festgebunden werden, dass sie innerhalb von 2, 3 Sekunden bewusstlos gemacht wurden in der Psychiatrie. Ich war natürlich eingesperrt, weil es eine geschlossene Anstalt war oder eine geschlossene Abteilung. Und durfte zunächst nicht raus. Die Ärzte kannten mich ja nicht. Ich musste ihnen natürlich erstmal mitteilen, was da läuft. Und die waren unter Schock, weil sie das Ganze auch nicht mehr nachvollziehen konnten und sagten mir, dieser Herr Holland wird sich immer mehr verzetteln. Und ja, dass er letzten Endes er derjenige ist, der eigentlich eingesperrt werden müsste, nach dem, was er da alles angibt und fabriziert. Und ja, der Herr Dr. Pfitzer und die Frau Dr. Hartmann, die hatten aber so viel Vertrauen in mich. Und ich habe diesen Lärm und diese Leute nicht mehr ertragen. Ich bin schwerst traumatisiert. geworden und bin es heute noch. Hab darum gebeten, dass sie mich wenigstens in den Park rauslassen. Ich halte es hier nicht aus. Ich habe hier meine Ruhe nicht. Ich ertrage den Lärm nicht. Und dann durfte ich in den Garten raus und letzten Endes auch mit meinem Bruder in die Stadt. Warum hätte ich denn abhauen sollen oder sonst was? Aber ja, am 10. Mai kamen dann wieder zwei Polizisten. Den einen, den kannte ich in Zivil. Der BMW stand vor der Eingangstür. Und dann hieß es, sie müssen mich zum Haftrichter fahren. Wieder nach Waiblingen. Ich wusste, irgendwann ist ein Termin, aber ich wusste nicht an dem Tag. Ich kam von der Stadt zurück und ich hatte eine Brezel in der Hand und ein Getränk. Und die Ärztin stand vor mir, die Frau Hartmann und das ganze Pflegeteam, die kannten mich. Ich habe mit anderen Patienten Gespräche geführt, ich habe mit anderen Patienten Gymnastik gemacht. Der Arzt lobte mich, dass ich sehr gut mit den Patienten umgehen könnte und konnte selber nicht fassen, was mit mir passiert. Und dann sagte eben dieser eine Polizist am 10. Mai zu mir, sie müssten mich jetzt wieder zum Richter fahren. Hier steht das Auto, ich müsste jetzt einsteigen und ich müsste Handschellen anziehen und diesen schwarzen Gürtel um den Bauch rummachen. Und alle Patienten haben es gesehen. Die Frau Hartmann hat sich dann im Schock auf die Couch gesetzt und sagte zu mir, Frau Reich, wir sind fassungslos, was die mit Ihnen machen. Die haben mich dann wieder in den Schockzustand, in den Traumazustand versetzt, wie am 30. März. Ich habe dann noch kurz diskutiert mit dem Polizisten, warum er denn mir Handschellen anlegen will. Ich komme gerade aus der Stadt, was das soll. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch zum Richter fahren können oder hätte ja mein Anwalt mich abholen können oder sonst was. Aber es gibt doch keinen Grund, mir Handschellen anzulegen. Und ja, das ganze Pflegeteam und die Frau Dr. Hartmann, die waren komplett unter Schock. Ich natürlich auch. Und naja, letzten Endes habe ich dann zu dem Polizisten gesagt, dann tun Sie doch Ihre Pflicht, legen Sie mir doch die Handschellen an. Dann sind wir doch meine Stadt gefahren. Dann meine Grundschule vorbei, die Bahnhofstraße hoch und beim Amtsgericht in Waiblingen ausgestiegen. Ich hatte Handschellen an, die Leute haben geklotzt. Mir hat mir auch kein Pullover drüber und ich kam dann ins Gebäude rein, Amtsgericht Waiblingen. Mein Bruder saß schon da mit dem Sohn, mein Anwalt saß da und ich habe natürlich geweint, war unter Schock, habe mich aufgeregt. Habe meinen Anwalt angeschrien, wie weit er es hat kommen lassen. Er hat mir versprochen, er schreibt die Anzeige gegen Herrn Holland. Er hat es nicht gemacht und deswegen habe ich monatelang gelitten und ich bin immer lauter geworden, weil ich wusste, wenn er nichts tut, wird Herr Holland das und das und das gegen mich unternehmen. Und es war auch so, alles, was ich vorausgesagt hatte, ist eingetreten. Dann waren wir am 10. Mai beim Amtsgericht Waiblingen. Beim Richter weiß ich nicht, der Vorsitzende Richter oder der Direktor, keine Ahnung, ich müsste nachschauen in den Akten. Der hat dann die Anklageschrift verlesen wollen. Ich wusste überhaupt nicht, was der Termin, für was das jetzt ist oder was mich da erwartet. Oder ich war sowieso unter Schock, hab geheult. Mein Bruder durfte nicht mit rein. Der Anwalt saß hinter mir in der Ecke. Und dann habe ich erst mal rumgeschrien, warum Handschellen? Und mein Anwalt hat dann darum gebeten, dass man mir die Handschellen abnimmt. Dann saß ich da. Dann fing der Richter an, sich vorzustellen, er ist der Richter, ich muss jetzt zuhören. Er liest jetzt die Anklageschrift vor. Und er liest die ersten paar Sätze und plötzlich fielen die Worte Morddrohung und eventuelle Geiselnahme der Tochter von Herrn Holland. Und dann habe ich das ganze Haus zusammengeschrien. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe nur noch geschrien und meinen Anwalt angeschrien, was er zugelassen hat, warum er ihn nicht angezeigt hat, damit es ein Ende nimmt. Weil Herr Holland verbreiten lassen hat, er hätte eine Morddrohung von mir erhalten und ich würde seine Tochter als Geisel nehmen. Was sich herausstellte, dass es ja gar nicht gestimmt hat, aber er hat es in Berlin im ganzen Sport in Berlin verbreiten lassen. Er wird gestalkt, ich würde zum Sport gehen wegen ihm. Ich würde seine Familie bedrohen. Ich würde seine Tochter eventuell als Geisel nehmen. Er hat der Staatsanwältin Matz vom Amtsgericht Spandau geschrieben, in einem Brief, dass also seine Tochter inzwischen schon nach bösen Menschen fragt und er hätte eine Morddrohung erhalten und das müsste man doch jetzt unterbinden und der Senator Henkel würde doch zum Halbmarathon kommen, den er moderiert und er hätte Angst, ich könnte ja was machen und hat also mit Manipulation und Schleimerei die Staatsanwältin Marz beim Amtsgericht Spandau derart wieder ja um den Finger gewickelt, beziehungsweise kennen die sich ja alle vom Sport und sind auch teilweise miteinander befreundet. Und die Staatsanwältin Matz hat dann an die Staatsanwältin Bass vom Landgericht geschrieben, dass es also inzwischen wohl eskaliert und ich sei ja besessen von ihm, steht in den Akten und so Scheißdreck. Ja, und dann hat da die Staatsanwältin Bass vom Landgericht Berlin, weil die ja nie was geprüft haben, eine Anklageschrift geschrieben von über 30 Seiten. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und am 10. Mai dann, 2012, wurde ich dann vom Amtsgericht Waiblingen in so einem kleinen Sanitätstransporter mit einer Erste-Hilfe-Angestellte, wurde ich dann über 3 Stunden in den Süden nach Deutschland gefahren, 180, 200 Kilometer weg von meinem Bruder, von meiner Familie, an den Bodensee in die Forensik unter Kriminelle gesteckt, mit falschen Anschuldigungen. Zuvor war ein Professor Ebel aus dem Klinikum Ludwigsburg in der Psychiatrie in Winnenden. Er hatte wohl den Auftrag erhalten von der Staatsanwaltschaft Berlin, von der Frau Bass, er müsste ein Gutachten über mich schreiben. Und dieser Professor Ebel aus Winnenden hat wohl seinen ganzen psychiatrischen Katalog aufgeschrieben, eine bodenlose Frechheit. Ich habe es zuvor abgelehnt, das Gespräch. Ich wusste nicht, wer er war, was das soll. Er kam dann trotzdem verspätet 1,5 Stunden zu einem Termin. Also ich wurde ja am 10. Mai aus Winnenden herausgerissen, aus der Psychiatrie, in der ich landete, im Schock- und Traumazustand. Am 10. Mai zum Richter gefahren, in Handschellen, der mir dann eine Anklageschrift angefangen hat vorzulesen, wo es dann plötzlich um Morddrohung und eventueller Geiselnahme der Tochter ging. Also eine Wahnsinns-Fantasiegeschichte der Staatsanwältin und des Herrn Dr. Holland, um mich aus dem Weg zu räumen. Ich war dermaßen unter Schock, habe geschrien, geweint, habe keine Luft mehr gekriegt, wurde dann am 10. Mai nach Ravensburg, Weißenau gebracht, am gleichen Tag über 3,5 Stunden Fahrt in einem Einzeltransport-Sanitätsbus mit einer Ersthelferin. Bin dort angekommen, habe geweint, mein Anwalt hat mich allein gelassen, mein Bruder war nicht dabei, ich wusste nicht, wo es hingeht. Saß dort auf dem Stuhl. Und man fiel dann sofort über mich her, man hat mir sofort die Tasche weggenommen, hat jedes Einzelstück aus meinem Geldbeutel raus, hat mir alles weggenommen, hat meine Jacke durchsucht, meine Sportjacke. Ich musste mir blöde Kommentare anhören. Ich wusste überhaupt nicht, wer diese Leute sind vor mir und Forensik, dass ich da jetzt unter, ich nenne es in Anführungsstrichen, Kriminelle bin, also irgendwelche Leute, die hatten halt irgendwelche Drogenprobleme in der Vergangenheit oder haben tatsächlich in der Wut oder aus der Notwehr heraus irgendwie eine Straftat begangen, die dort landeten. Und es war für mich von niemandem nachvollziehbar, warum man mich in die Forensik gebracht hat, an den Bodensee nach Ravensburg-Weißenau. Und ich habe geweint und habe gebeten, sie soll mich bitte in Ruhe lassen, ich kann gerade nicht sprechen. Der Dr. Eckert war da, der Herr Müller war da, der Herr L. Halak war da, die Frau Herzog war da und ich habe geweint und es war abends um 8 Uhr rum und die hatten wohl Schichtwechsel und auch keine Lust mehr, da groß sich mit mir zu unterhalten. Und ich habe dann gesagt, mich kotzt das an und ich kann solche dummes Geschwätz nicht hören und diese Dummköpfe, also diese Dummschwätzerei. Und ich möchte bitte in Ruhe gelassen werden. Und dann haben sie mich geschnappt, vom Stuhl gerissen, zu viert, fünft gepackt, haben mich in die Isolierzelle gebracht. Das ist ein gefliester Boden gewesen, circa 1 Meter bis 1,50 Meter breit, vielleicht 3 Meter lang. Ein Fenster, wo die Sonne reinprallte, abends noch. Eine Gummimatratze, die ich nur aus der Sporthalle kenne, lag auf dem Boden und eine nicht überzogene Baumwolldecke oder irgend so ein Lappen. Und die haben mich dann zu viert, zu fünft auf die Matratze geschmissen. Haben mich gezwungen, ich müsste mich jetzt ausziehen, habe ich aber nicht gemacht. Und ich habe dann geschrien, nachdem sie mich angefasst haben und mich in diese Isolierzelle getragen und gezerrt haben. Das ist mir zuvor noch nie im Leben passiert, sowas auch nicht in der Psychiatrie in Winnenden. Haben sie mich auf die Gummimatratze gedrückt und der Herr L. Halak hat mir die blaue Hose mehrfach mindestens 3 Mal aufs Gesicht gedrückt, dass ich überhaupt nicht mehr atmen konnte. Ich war am Ersticken. Ich konnte sowieso sehr schlecht atmen, weil die Nase verstopft war durchs Weinen. Ich war im Schock-Trauma-Zustand. Und der Herr El Halak hat nicht aufgehört, mit blaue Hose aufs Gesicht zu drücken. Und ich habe die mit der linken Hand, die noch ein bisschen frei war, immer wieder weggerissen. Und ich hatte fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich konnte nicht mehr atmen. Mein Blutdruck, der ist wahrscheinlich bei 250 gewesen. Die Frau Herzog, der Herr Müller, der Herr Eckert war auch da, der Stationsarzt. Die haben mir die Kleider vom Leib gerissen. Die haben mich im Intimbereich angefasst. Der El Halak hat sich dann auch noch erlaubt, mir den BH vom Leib zu reißen, mich dort auch noch anzufassen. Man hat mich dreckig angelacht. Und ich habe dann nur noch geschrien, dass ich sie anzeigen werde und dass wir uns vor der Ärztekammer und vor der Ethikkommission wiedersehen werden und dass, sobald ich frei bin, ich das veröffentlichen werde. Denn in Winnenden hatte ich ein sehr gutes Vertrauen zu den Ärzten, Dr. Pfitzer und Frau Hartmann. Die haben mich ja trotz Haftbefehl in den Park rausgelassen, weil die auch die Situation nicht nachvollziehen konnten und keiner verstehen konnte, was da eigentlich abläuft, was Herr Holland für falsche Angaben gemacht hat und wie er die Situation für mich so verschlimmerte, dass man mich sogar einsperrte und letzten Endes sogar mit falschen Angaben von ihm und mit der Fantasiegewalt der Staatsanwältin Astrid Bass vom Landgericht Berlin in die Forensik gesperrt hat, mit Vorwürfen, die einfach so in den Raum gestellt wurden. Und in Ravensburg-Weisenau bin ich dann misshandelt worden am gleichen Abend, am 10. Mai. Morgens am 10. Mai bin ich in Winnenden aufgewacht, ganz normalen Tag gehabt, in der Stadt gewesen, mittags unter Trauma gesetzt worden, unter Schock in Handschellen zum Richter gefahren worden, von dort nach Süddeutschland an den Bodensee gebracht worden. Ich war allein misshandelt worden. Ich war 2 Tage eingesperrt, ich bekam kein Blutdruckmittel. Ich habe gesagt, meine Gesundheit ist gefährdet, mir ging es schlecht. Sie haben mich einfach eingesperrt mit ein bisschen Wasser, anstatt abends 15, 20 Minuten zu warten, bis ich mich beruhigt hätte. Oder mir erst mal sagen, wo ich hier bin und was es für Leute hier sind und mit mir ein Gespräch zu führen, wird man einfach abgefertigt. Und der Herr Dr. Eckert hat dann gleich zu einem Pfleger gesagt, ha ja, da geben wir was. Er wollte mir da gleich eine Spritze oder ein Medikament geben. Und ich habe ihm sofort gesagt, wenn Sie mir irgendetwas geben gegen meinen Willen oder irgendein Medikament meinen, Sie müssten mir was geben, weil ich hier sitze und weine, dann werde ich Sie anzeigen und wir sehen uns vor der Ärztekammer wieder. Ja, und aufgrund dieser Überrumpelung und dieser Szene, wie man mir die Kleider vom Leib gerissen hat und wie der Herr El Halak mich nun lebenslang traumatisiert hat, habe ich diese Leute gehasst. Ich habe noch nie in meinem Leben Hassgefühle gehabt. Aber wenn ich hätte können, hätte ich vermutlich in der Notwehr den Herrn El Halak getötet. Oder ich hätte den Herrn Eckert eine aufs Maul gehauen. Ich kann mich nicht mehr anders ausdrücken. Es ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar, dass wenn ein Mensch in eine Klinik kommt, egal ob es psychiatrisch oder normales Krankenhaus kommt und weint, dass man einfach über ihn herfällt und ihn derart behandelt, wie man mich behandelt hat. Ich habe das bei anderen gesehen. Ich bin unter Traumaschock gesetzt worden. Ich habe dann erst mal mitbekommen, was in Forensiken passiert. Ich wusste überhaupt nicht, was eine Forensik ist am Anfang, musste mich da auch einlesen. Und man hat mich da einfach unter Kriminelle gesteckt, aufgrund von falschen Angaben, falschem Eid. Und dieser Anklageschrift, die die Staatsanwältin Bass mit einer Fantasie geschrieben hat, also man kann es nicht mehr in Worte fassen. Ich werde das dann auch noch zitiert vorlesen. In Ravensburg-Weisenau waren überall Kameras aufgehängt. Ich war 2 Tage in dieser Isolierzelle eingesperrt. Ich habe kein Blutdruckmittel bekommen. Ich habe mehrfach darum gebeten. Ich habe sie bedrohen müssen mit einer Anzeige. Ich habe ihnen sagen müssen, jetzt sofort, wenn sie es nicht machen, haben sie eine Anzeige im Hals. Ich werde es veröffentlichen. Und man hat mich immer nur ausgelacht und wie ein Stück Scheiße behandelt. Ich habe gesagt, ich muss auf die Toilette. Am Anfang hat man mich nicht mal auf die Toilette gelassen. Dann durfte ich mal auf die Toilette. Dann hat die Schwester Renate, hieß sie, glaube ich, eine kleine, stämmige Person mit schulterlangen Haaren, hat mich dann auf die Toilette direkt vor der Isolierzelle draufgesetzt. Und ich hatte wahnsinnige Bauchschmerzen und Verstopfung. Und unter Schock, alles war verkrampft. Ich konnte nicht mal richtig pinkeln. Und ich habe geweint ohne Ende. Und sie bedrohte mich dann und sagte, wenn ich mich jetzt nicht beeile, Sie flennen ja nur, sagte sie zu mir, Sie sitzen ja nur hier und flennen. Wenn Sie sich jetzt nicht beeilen, dann hole ich jemand. Und ich hatte Schmerzen im Unterleib und Darmprobleme. Ich wurde bedroht. Massivst. Wurde dann wieder eingesperrt. Dann hat mich irgendwann eine andere Pflegerin, mir fällt der Name gerade nicht ein, rausgeholt. Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal den kleinen Hof. Ein Hof, der ist vielleicht 3 Meter mal 3 Meter, wo ein paar von denen, die dort sind, nonstop rauchen. Und ja, später kam ich dann in ein Zimmer. Dort in der Forensik in Weisenau ist es so. Sieht eigentlich aus wie ein normales Krankenhausgebäude. Die haben auch keine Gitter vor den Fenstern, sondern so Kippfenster, die eben ein gewisses Stück aufgehen und nicht weiter. Außen hängen Kameras und innen hängen Kameras. Und am nächsten Tag kam dann schon der Herr Eckert an, der Stationsarzt, und hat dann also sofort zu mir gesagt, er will, dass ich also da drüben in einem anderen Gebäude arbeite, und hat mir das dann gezeigt und eine große Wiese, wo man dann Sport machen kann. Also was heißt eine große Wiese, ein paar Meter. Und dann zeigte er mir da so einen Raum, wo eben industrielle Arbeiten gefertigt werden. Das sind Aufträge, die von außen reinkommen. Und da sollte ich dann also sofort arbeiten. Also wie es mir geht, was eigentlich der Grund war, warum hier war, es hat alles nicht interessiert. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht, diese dumme Arbeiten, es tut mir nicht gut. Außerdem bin ich krankgeschrieben, ich darf nicht arbeiten. Und es ist so, dass laut Gesetz wohl angeblich Zwangsarbeiten verrichtet werden dürfen oder man aufgefordert werden kann, irgendwelche Arbeiten zu verrichten. Ist aber auch nicht ganz korrekt, was dort abläuft, denn die kriegen die Aufträge von außen rein, lassen die Leute arbeiten, verdienen Geld dafür, damit noch. Und in meinem Fall war das sowieso unzulässig. Ich habe das verweigert und dann hat er gesagt, gut, wenn ich nicht arbeite, dann darf ich auch keinen Sport machen und Sport ist für mich mein Leben gewesen, beziehungsweise muss ich das auch machen wegen Blutdruck und ich hatte eh schon Darmprobleme. Und das habe ich nicht gemacht. Dann durfte ich zu einem Herrn Ries, hieß der, glaube ich, in die Beschäftigungstherapie, Ergotherapie. Also man hat mich völlig überrumpelt. Ich bin von heute auf morgen in einer Einrichtung gewesen. Das hieß sofort, ich muss das und das und das machen. Und ich habe gesagt, Moment mal, wo bin ich überhaupt? Was geht hier ab und was das soll? Ja, und dann bin ich dann auch mal zu dem Herrn Dr. Eckert hin, den Stationsarzt. Ich wollte mit diesen Leuten überhaupt nicht mehr sprechen, schon gar nicht mit dem Pfleger Hel Alak und sonstigen, die mich misshandelt haben. Ich habe sie gehasst. Es gab öfters lautstarke Diskussionen. Dann war ich wieder ruhig und ich habe gesagt, wir sehen uns wieder. Ich bin dann einmal zu dem Herrn Dr. Eckert, weil ich die Patienteninformation durchgelesen hatte. Und da stand drin, dass jeder Patient, also Insasse, Gefangene, wie auch immer, ein individuelles Programm erstellt bekommt, ein Therapieprogramm. Und da man sich ja überhaupt nicht mit mir unterhalten hat, beziehungsweise dass ich das natürlich dann anschließend auch verweigert habe, nachdem, was die mit mir gemacht haben, ja, hatten die eigentlich gar keine Informationen von mir, außer das, was die Staatsanwältin Bass in ihre Anklageschrift reingeschrieben hat. Und das ist natürlich eine böse Geschichte gewesen und an dem orientieren die sich. Das interessiert die nicht. Anderes. Und der Dr. Eckert saß im Büro mit einem Berg voll Akten und ich habe dem Dr. Eckert gesagt, dass ich bitte meinen Behandlungsplan, meinen Therapieplan ausgehändigt bekommen möchte. So steht es ja in der Patienteninformation. Und er sagte dann, das gibt's hier nicht. Dann sagte ich, ja, aber das steht doch in der Patienteninformation. Und dann machte er so eine Handbewegung zu mir und sagte zu mir, zittern Sie ab. Der Herr Dr. Eckert händigte mir dann nicht, wie gewünscht, meinen individuellen Therapieplan aus, beziehungsweise so stand es in der Patienteninformation. Ich habe natürlich provokativ nachgefragt. Und er hat sich über mich noch lustig gemacht, weil nachdem ich dort ankam und misshandelt wurde, beziehungsweise unter Schock gesetzt wurde in Waiblingen mit dieser Anklageschrift und diesen Fantasiegeschichten, hat mein ganzer Körper gezittert und es gibt immer wieder Situationen jetzt, was ich früher im Leben nicht hatte, dass mein rechter Arm anfängt zu zittern und meine Hand. Und der Herr Dr. Eckert machte sich noch lustig und sagte zu mir, zittern Sie ab. Ich würde das nicht bekommen, sowas gibt es hier nicht. Ich habe andere Situationen erlebt in Weisenau, was mit anderen gemacht wurde oder wie mit denen umgegangen wird. Meine Daten wurden dort vom Computer gelöscht. Ich hatte von dort aus der Staatsanwältin Bass und der Richterin Heinen, beim Landgericht Berlin sind die, eine Stellungnahme geschrieben, eine Stellungnahme zur Stellungnahme der Staatsanwältin. Das war eine Beleidigung an meine Intelligenz. Und die haben sich natürlich anschließend gewundert, wie ich das geschafft habe, dass ich das überhaupt zum Landgericht schicken konnte. Und ja, meine Daten sind dann plötzlich komplett vom Computer verschwunden. Da war die Frau Rilli und der Herr Müller dran schuld. Oder das war gezielt. Denn die Staatsanwältin Bass hat sich nämlich dort auch schlau gemacht, wie das sein kann, dass ich also Post verschicken konnte. Ich habe meinen Weg gefunden. Ich weiß auch, wie es geht. Und am 22. Juni wurde ich dann nach Berlin verfrachtet. Dann kam ich in Wittenau an. Berlin-Wittenau wurde dort in die Forensik gesperrt und dort auch misshandelt. Ich musste mich ausziehen bis auf die Unterhose. Man hat mir mit den Medikamenten gedroht. Ich wurde einfach grundlos eingesperrt, erniedrigt und gedemütigt. Man hat meine Gesundheit gefährdet, meinen Blutdruck, Herz-Kreislauf, alles gefährdet. Ich hatte Verstopfung bekommen. Es war ein Psychoterror, eine psychische Folter, was diese Leute dort mit den Insassen machen. Und das war auch für mich ausschlaggebend oder der Moment, wo ich damals diese Gedanken in den Kopf bekam, wo mir das alles klar wurde. Das, was ich dort gesehen habe, was gemacht wird mit den Leuten, was sie mit mir gemacht haben, was eigentlich damals zu Hitlers Zeiten gemacht wurde mit Juden. Und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und ich wusste, früher waren es die Nazis, heute ist die Stasi gewesen oder bis vor ein paar Jahren noch, bis vor 20 Jahren. Ja, und es hat sich nichts geändert, denn was ich dort gesehen und erlebt habe, ist nichts anderes als das, was zu Hitlers Zeiten oder zur Stasi-Zeit gemacht wurde. Und leider sitzen all die Leute dort oder die Leute, die früher bei der Stasi waren oder Methoden aus der alten Sowjetunion anwenden. Es war grausam. Es kann man einfach nicht mehr in Worte fassen. Wie Patienten bewusst mit falschen Gutachten in der Forensik in Ravensburg festgehalten werden, die Psychiater einen Müll zusammenschreiben, bewusst falsch zusammenschreiben, das gleiche in Berlin-Wittenau, wie die maßlos diesen Paragraphen 63 ausnützen, um die Leute jahrelang festzuhalten. Es gibt Leute, die haben irgendeine Strafe bekommen für 2 Jahre oder für 6 oder für 8 Jahre, weil sie eine Straftat begangen haben und die sitzen das Doppelte der Zeit dort ab. Manche sind schon 15, 16 Jahre da, obwohl sie schon seit 8 Jahren frei sein müssten. Warum? Weil die Psychiater, wenn es zur jährlichen Anhörung kommt oder irgendwelche Fragen gestellt werden an die, immer irgendetwas aufschreiben, um die dort festhalten zu können, weil sie sich an diesen Patienten eine goldene Nase verdienen und sie erpressen. Schwerst nötigen, sie unter Medikamente setzen oder sie schlichtweg erpressen, wenn sie jetzt kein Medikament nehmen, kommen sie hier nicht mehr raus. Gibt es eine gesundheitliche Förderung? Eine gesundheitliche Förderung. Das regt mich jetzt schon wieder auf, diese Frage, weil es gibt keine Förderung, es gibt nur eine Verschlechterung. Und die Verschlechterung führt dann so weit, dass die Leute sich umbringen wollen. Und in der Zeit, in der ich dort war, eine Person, die haben ja überhaupt kein Konzept, die haben keine Ahnung von Psychologie und pädagogischen Vorgehensweisen. Die Leute versuchen sich dann einfach das Leben zu nehmen, weil sie diesen Psychoterror der Ärzte und diese Nötigung, diese Erpressung, diese Bedrohung nicht ertragen können. Eine Förderung gibt es überhaupt nicht, nur eine Verschlechterung. Eine Zerstörung. Systematische Zerstörung. Es ist einen Mord an den Menschen psychisch kaputt zu machen, so weit, bis sie sich entweder selber umbringen oder bis sie aus der Notwehr mal anfangen und anfangen zu drohen, ich hau dem Arzt jetzt eine rein, wenn er mich nicht in Ruhe lässt. Das hat man mit mir auch probiert. Ganz schlimm, was passiert. In Berlin-Wittenau war ich dann vom 22. Juni bis zum 2. November 2012. Dort bin ich angekommen, wurde ich auch erstmal misshandelt, bedroht und genötigt. Psychische Folter, das ist dort Standard. Eingesperrt, aufgefordert und gezwungen, ich muss mich bis auf die Unterhose ausziehen. Ja, es war alles sehr schlimm. Und dann hieß es dann irgendwann, ich hatte meinen Anwalt noch ein paar Mal kontaktiert. Er hat die Anzeige nicht gegen Herrn Holland geschrieben. Und dann habe ich ihn entpflichten lassen, habe mir eine Anwältin ausgesucht, die mir empfohlen wurde von einem anderen. Die hatte noch Kapazität frei. Und dann ging es darum, dass dann plötzlich wieder ein Gutachten gemacht werden sollte. Und ich bekam dann einen Brief, ein Herr Dr. Finger aus Birkenwerder soll also ein Gutachten über mich machen. Und ich habe mich dann natürlich bei den anderen, die schon seit Jahren drin sind oder seit ein paar Wochen informiert. Leute, wer ist denn der Herr Dr. Finger? Der soll ein Gutachten über mich machen. Und für diesen 33 Leuten haben mir bestimmt 25 Leute gesagt: Jeanette, wenn du diesen Menschen als Gutachter bekommst, wirst du hier nie mehr rauskommen. Der hat hier früher gearbeitet und der schiebt der Forensik hier die Patienten zu. Das ist ein ehemaliger Arzt von hier. Ja, die Warnung habe ich natürlich sofort weitergegeben. Ich habe die neue Anwältin kontaktiert und ihr gesagt, dass ich diesen Gutachter nicht haben möchte und ihn ablehnen werde und dass es kein Gutachten geben wird über mich. Dann kam es zur Anhörung im August. Anhörung war eigentlich dazu gedacht, dass ich vorzeitig entlassen werde, bevor die Gerichtsverhandlungen losgehen. Herr Holland hat seine Lebenspartnerin, die Frau Schäser, wieder zu Herrn Hoppe geschickt, nach einem Jahr, um ein neues Attest sich ausstellen zu lassen, in der sie sich attestieren ließ, wie schwer geschädigt sie sei, wie schlecht es ihr ging, dass sie also nicht arbeitsfähig sei, dass sie nicht mehr zu stabilisieren sei und sie also mitbekommen haben, dass ich eventuell aus der Forensik in Wittenau vorzeitig entlassen werde. Das hat sie zum Anlass genommen. Herr Hoppe schrieb ein Attest. Dieses Attest hat die Frau Schäser dem Anwalt, Herr Dr. Huber von Herrn Holland, gegeben. Hat sie danach alles abgestritten, hat sich auch nicht bestätigt, was in diesem Attest stand. Es war ein erkauftes, erlogenes Attest. Und bei der Anhörung wurde ich anfangs übergangen. Man hat mich überhaupt nichts gefragt. Ich wusste überhaupt nicht, wie eine Anhörung abläuft. Ja, dann wurde hin und her rumdiskutiert. Erstmal wurde ich hingefahren, unten in den Keller eingesperrt und im Gerichtssaal ignoriert erst, bis ich dann gefragt habe, ob ich auch mal was sagen darf. Ich habe dann auch der Richterin Bettina Sü erzählt von den Missständen, von der Misshandlung, von diesem Dreckladen Bittenau. Die Staatsanwältin Bass hat also gefordert, dass man mich weiterhin einsperrt. Es ging um die Ablehnung des Herrn Dr. Finger als Gutachter. Es hätte auch gar kein Gutachten gemacht werden müssen. Es ist einfach nur noch Tyrannei und Psychoterror gewesen und Schikane. Und dann habe ich gesagt, aufgrund von Dingen wie, ja, dass es auch um intime Angelegenheiten geht und aufgrund der Information, dass Herr Dr. Finger alle einbunkert und ein ehemaliger Mitarbeiter dieser Forensik ist und sowieso schon befangen ist und sich nur nach Akten orientiert, werde ich mit diesem Mann kein Wort wechseln. Und es ging also dann darum, dass man eine Frau bekommt und sie haben sich da unterhalten, die Richter und die Staatsanwältin und meine Anwältin. Und sie mussten dann eine schriftliche Stellungnahme an das Gericht abgeben. Die Staatsanwältin Bass hat also der Richterin Sü geschrieben, wenn die Richterin Sü mich denn vor Beginn der Gerichtsverhandlungen entlassen sollte, würde sie sofort einen neuen Haftbefehl gegen mich erlassen oder erwirken. Keiner wusste warum. Ich wurde derartig kriminalisiert und erniedrigt. Ich wurde als gefährlich eingestuft und alles. Eine Frechheit, wie man mir das Leben kaputt gemacht hat und mich in der Öffentlichkeit diffamiert und denunziert hat. Durch Herr Holland und durch die Staatsanwältin, durch die Frau Schäser. Meine Anwältin hat im Konjunktiv geschrieben, das heißt, es wäre, es sei, anstatt es ist, nicht verhältnismäßig. Und naja, die Entscheidung der Richterin Sü war eben, das ist auch klassisch bei Anhörungen, die Leute werden weiterhin festgehalten in der Forensik, da kann ich x Beispiele nennen. Es wurde dann also die Frau Dr. Carola Chilingirov beauftragt, ein Gutachten über mich zu erstellen. Und eines Tages im September oder wann das war, wurde ich hochzitiert. Ich war unten in der Beschäftigungstherapie und der Dr. Finger war da. Und die Pfleger sagten, ja, ihr Gutachter ist da, der Dr. Finger. Und dann habe ich sofort die Anwältin angerufen und gesagt, warum der da sei. Es ist doch beschlossen, dass ich nicht mit ihm sprechen werde. Dann habe ich ihn also in 10 Minuten diplomatisch freundlich wieder verabschiedet und habe ihm gesagt, dass ich mit ihm nicht sprechen werde. Und er wollte wissen, warum und drohte mir dann, wenn ich nicht mit ihm sprechen würde, dann wüsste ich ja, was die Konsequenzen wären. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, dass Sie hierher gekommen sind. Ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das war klar, dass ich nicht mit Ihnen sprechen werde und dass er bitte gehen möchte. Ja, und dann kam die Frau Dr. Chilingirov im Oktober oder wann das war, im Oktober erst. Das Gutachten sollte erstellt werden bis, ich glaube, 31. Oktober musste die Frau Dr. Chilingirov eine Stellungnahme dem Gericht abgeben. Also war es sowieso lächerlich, mich vorzeitig zu entlassen, war ja gar nicht möglich, weil die Gerichtsverhandlungen waren ja für November schon geplant oder Dezember. Ich muss jetzt nochmal in den Akt nachgucken, das bringt gerade so nichts. Frau Dr. Schilling-Gierow hat dann ein Gutachten gemacht, halb richtig, ein paar Dinge hineingedichtet noch. Der Sporttherapeut hat sich davor schon geäußert, dass ich völlig fehl am Platz war. Und am 2. November war ich in der Beschäftigungstherapie und unten im Garten und ich wurde dann hochgerufen. Ich müsste hochgehen, keiner wusste warum, aber alle anderen, die mich jetzt soweit kennengelernt hatten, waren natürlich alle neugierig und ich hatte natürlich auch Angst, weil ich nicht wusste, was jetzt kommt. Ich habe versucht, oben die Station und sämtliche Leute zu meiden, die mir Schlechtes angetan haben und es war eine Qual. Ja, der Herr Reimann stand vor mir mit zwei Zettel in der Hand. Ich muss Ihnen jetzt was mitteilen. Er hätte einen Fax bekommen und er müsste mich jetzt sofort entlassen. Also die Richterin Sü hat, nachdem sie von der Frau Dr. Chilling-Gierow das Gutachten oder die Stellungnahme bekam, dann auf die sofortige Entlassung, hat die sofortige Entlassung veranlasst. Und es waren zwei Faxseiten. Beschluss, Landgericht Berlin, mit einer kurzen Erklärung, dass also bereits die Eingangsvoraussetzungen bei mir fehlen, mich überhaupt festzuhalten und die davor auch schon gefehlt haben. Ja, der Herr Reimann grinste mir dann ins Gesicht und sagte zu mir, er könnte ja jetzt leider nichts mehr für mich tun. Ich dürfte auch gern noch eine Nacht hier schlafen, ob ich denn noch meine Wohnung hätte. Ich könnte ja auch meine Sachen erst morgen abholen oder hier noch eine Nacht schlafen. Und er müsste mich jetzt also aus dem Computer rausnehmen und sofort entlassen. Ja, normalerweise freut sich ein Mensch, aber ich war ja derart traumatisiert und unter Schock. Ich habe dann sofort zu ihm gesagt, ob er mir das bitte kopieren kann. Und dass ich meine Sachen packen werde und ich gehe jetzt erstmal wieder runter und werde mich ordentlich von allen Leuten und besonders drei Leuten, die mich sehr gestützt haben in der Zeit, sonst hätte ich das dort drin gar nicht überlebt, dass ich mich ordentlich verabschieden möchte, ein paar Sachen noch mitnehmen möchte. Und dann habe ich meine Sachen zusammengepackt. 14:30 Uhr war das Fax da, bis 15 Uhr, 15:20 Uhr, 15:30 Uhr habe ich mich verabschiedet und noch mit ein paar Leuten gesprochen. Die Hätten Ges Sie sich vielleicht auch umgebracht? Ob ich mich umgebracht hätte? Dran gedacht? Ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben jetzt durch diese ganze Situation zum ersten Mal Selbstmordgedanken entwickelt gehabt. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es gab andere Patienten oder Insassen, Gefangene, wie auch immer, die mich sehr mental gestützt haben, die alle gesagt haben, dass Herr Holland eingesperrt werden müsste. Und es gab eine Situation, wo ein paar Leute zu mir gesagt haben, und spezifisch einer, der sowieso ein paar Jahre da drin verbringen wird, der zu mir gesagt hat, Jeanette, wenn dich der Arzt noch einmal anfasst, dann werden wir ihn die Treppe runterschmeißen. Und das habe ich diesem Arzt, dem Herrn May, gesagt, dass er aufpassen muss, wenn er mich noch einmal anfasst, dass es sein kann, dass andere hergehen und ihn die Treppe runterschmeißen und er sich von mir fernhalten soll. Und am Anfang habe ich die Leute angeschrien, ich habe sie zum Teufel gejagt. Also man hat mir versucht zu unterstellen, ja, also Sie sind paranoid, es kann doch nicht sein, dass der Herr Holland Sie beobachten lässt oder lassen hat. Das kann doch nicht sein, dass jemand vor Ihrem Haus war. Und ich wusste es und mein Anwalt hat es mir am Anfang auch nicht geglaubt. Ich habe das auch dem Herrn Ebel aus dem Klinikum Ludwigsburg erzählt und was hat sich bestätigt, Monate später. Erst hat man mich als paranoid abgestempelt und denkt, ich habe irgendwelche Fantasiesachen erzählt. In den Akten steht es drin, dass er seinen Onkel, einen ehemaligen Kriminalbeamten, beauftragt hat, mit anderen Leuten mich zu beobachten, mich zu stalken, ein Bewegungsprofil über mich zu erstellen, wo ich mich aufhalte. Das hat er monatelang betrieben und nicht nur ein paar Tage, wie er angegeben hat. Er hat Fotos über mich verbreitet in seiner Arztpraxis. Das hat der Polizist ausgesagt im Gerichtssaal. Überall hingen Fotos über mich. Ich wusste darüber Bescheid. Patienten gehen rein und raus. Die Lebenspartnerin hat Fotos von mir in der Kindertagesstätte aufgehängt. Man hat eine Rundmail gegen mich verbreitet und ich wurde als paranoid erst eingestuft. Dann kam der Arzt, weil ich ihn angeschrien habe. Ich wurde misshandelt. Ich konnte mit diesen Leuten nicht mehr reden und ich wollte mit diesen Drecksäcken nichts mehr zu tun haben. Hat er dann gesagt, sie schreien, sie sind gefährlich. Dann habe ich sie ignoriert, habe gar nichts mehr mit ihnen gesprochen. Dann hieß es, Frau Reich, haben Sie vielleicht eine Psychose oder Sie haben jetzt eine Psychose, Sie müssen jetzt was nehmen. Ich habe sie einfach nur ignoriert, weil ich mit diesen Leuten überhaupt keinen einzigen Kontakt wollte. Was ich gesehen habe, was die mit mir gemacht haben, was sie mit anderen gemacht haben, wie sie Leute ins Bett festgebunden haben, weggespritzt haben, bedroht haben mit Medikamenten, genötigt haben, erpresst haben, etc. Wer das sieht und erlebt, ja, mir fehlen einfach die Worte, denen gehört sofort die Arztzulassung entzogen, die gehören sofort in das Gefängnis eingesperrt, denen muss man den Ausweis aus der Hand rausnehmen, wegsperren, fertig. Die haben es, das ist eine, ist so eine Bösartigkeit. Und am 2. November, naja, habe ich dann meine Sachen gepackt und circa 17 Uhr kam dann das Taxi. Mich hätte sogar eine junge Ergotherapeutin nach Hause gefahren. Ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden und die haben auch nicht verstanden, warum ich überhaupt in der Forensik war. Und ich habe aber dann ein Taxi bestellt. Ich hatte ein paar Kartons und zwei, drei Taschen und wurde dann nach Hause gefahren. Und ich war nicht mal in der Lage, noch eine Plastiktüte befüllt oder einen Karton zu tragen. Derart geschwächt war ich und mein Körper. Und ich saß vor meiner Haustür, hatte keinen Hausschlüssel und musste auf meine Nachbarin warten. Und habe dann erstmal meine Sachen bei einer anderen Nachbarin in die Wohnung gestellt und musste dann erstmal einen Kaffee trinken gehen. Gefreut habe ich mich nicht. Ich habe es bis heute auch noch nicht wirklich realisiert oder mich bis heute gefreut. Bin zwar froh, dass ich da nicht mehr bin, aber ja, man ist wie angegossen, Schock. Ich war wohl bleich im Gesicht. Mir ging es ja auch monatelang sehr schlecht. Meine Nachbarin kam dann später und sagte mir, als du gekommen bist, hast du ausgesehen wie eine Leiche. Ja. Dann ging ich erstmal Kaffee trinken. Ja, das waren nicht nur hässliche Dinge, das waren Schocktherapien. Ob das jetzt in der ersten Psychiatrie war, wo ich unter Schock hinkam, weil ich ja gar nicht wusste, warum, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, dass Menschen ans Bett festgebunden werden, dass ein Trupp von 12, 16 Mitarbeitern, Pflegern sich einen Menschen vom Stuhl schnappen, der da gerade seine Zigarette raucht oder sonst was macht und ihn dann einfach aufs Bett legen, ihm was aufs Gesicht drücken und innerhalb von 2 Sekunden ist plötzlich ein Mensch weg, bewusstlos. Ja, dass Menschen ans Bett festgebunden werden, dass ich einen Anfang 20-Jährigen, der in der Entwicklungsphase ist, gesehen habe, wie er ans Bett festgebunden war für mehrere Tage und geschlafen hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Also sowas wusste ich nicht, dass man sowas machen kann und darf. Was hat man mit Ihnen gemacht? Ja, mich hat man Sie in kamen den nach Hause. Forensiken, ich muss dazu sagen, mir ist das in Winnenden persönlich nicht passiert. Da hat man mich nicht bedroht. Da gab es nur eine schreckliche Pflegerin, wo wir gemeinsam eine Beschwerde geschrieben haben. Die war dann auch weg von der Station anschließend. Aber als ich am 10. Mai in die Forensik kam nach Weißenau, das liegt im Süden Deutschland bei Ravensburg, ja, hat man mich wie den letzten Dreck behandelt. Man hat mich geschnappt, ich habe nur geweint und habe darum gebeten, dass man mich zunächst mal in Ruhe lässt, weil ich unter Schock war und überhaupt nicht wusste, warum ich dort sein sollte oder warum die mich dahin gefahren haben. Ich war allein und man hat mir alles abgenommen und die sind mir einfach schräg gekommen. Und dann hat man mich dann plötzlich geschnappt, zu viert, hat mich in dieses Isolierzimmer reingeschmissen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes geschmissen auf die Gummimatratze, die auf dem Boden lag. In der prallen Sonne lag ich den ganzen Tag. Man hat mir die Kleider vom Leib gerissen. Der Pfleger, Herr Elhalak, hat mir die blaue Hose aufs Gesicht gedrückt, mehrfach, obwohl ich schon schlecht atmen konnte, weil meine Nase alles verstopft war. Ich habe, nachdem die mich geschnappt haben und angefasst haben, habe ich natürlich angefangen zu schreien und habe gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen, warum sie das machen. Es gibt doch gar keinen Grund, ich habe das doch bisher nicht erlebt und ich heule doch nur und ich habe darum gebeten, dass man sich später mit mir unterhält. Ich kann gerade nicht, aber das war denen alles zu viel. Es war abends so um 8 rum. Ja, man hat mich auf den Boden geschmissen, mir die Klamotten ausgezogen, mir in den Intimbereich reingefasst. Man hat mir den BH ausgezogen, das war der Herr Pfleger El Halak. Er hat mir mehrfach die blaue Hose aufs Gesicht gedrückt und hat dann zu mir gesagt, Frau Reich, wir müssen das tun. Und ich habe die dann mit der anderen Hand, die ein bisschen frei beweglich war, immer wieder weggerissen. Er hat es immer wieder draufgedrückt. Ich bin fast erstickt. Dann hat man mir dreckig ins Gesicht gelacht und hat mir die blaue Hose dann hingeschmissen. Ich soll die anziehen. Und dann sind sie raus. und habe mich einfach da drin gelassen. Da hing ja eine Kamera über mir. Ich lag auf einer Gummimatratze, die ich eigentlich nur aus der Sporthalle kenne. Dann hat man mich einfach, hat man mir einen Plastikbecher mit Wasser hingestellt und ich habe gesagt, ich brauche mein Blutdruckmittel. Ich hatte keine Taschentücher, ich hatte gar nichts. Ich hatte eine Decke ohne Überzug und über mir war direkt ein Fenster, so 1 Meter breit, vielleicht auch 1 Meter auf 1 Meter. Auf jeden Fall schien die knalle Sonne rein, direkt auf mich drauf. Ich war total überhitzt. Ich hatte Kopfschmerzen, hohen Blutdruck und ich habe mehrfach gesagt, sie gefährden meine Gesundheit, ich muss hier sofort raus. Und mein Blutdruck geht in die Höhe. Man hat mir nur dreckig ins Gesicht gelacht. Dann lag ich da drin, unter Licht, unter Hitze. Dann irgendwann am gleichen Abend oder am nächsten Morgen kamen dann 2, 3 Leute rein, wieder der Pfleger, dann der Arzt dabei. Dann habe ich gesagt, ich brauche sofort mein Blutdruckmittel. Das hat man mir dann auch wieder nicht geglaubt. Und ich habe gesagt, für das, was Sie hier gemacht haben, werde ich Sie anzeigen, damit Sie wissen, für was Sie Arzt sind. Das brauche ich mir nicht bieten lassen. Man hat mich halt immer dreckig angelacht und hat mich auch nicht für voll genommen und hat natürlich kein Verständnis dafür gehabt, dass ich aufgrund, weil die mich misshandelt haben, ich natürlich mit diesen Leuten auch nicht mehr sprechen wollte und ich sie gehasst habe und gesagt habe, sie sollen mir meine Ruhe lassen und wehe, sie fassen mich noch einmal an und dass ich Anzeige erstatten werde. Und habe dem Arzt auch gesagt, dass dieser Pfleger Herr Elhalak mir die Hose aufs Gesicht gedrückt hat. Und das hat die alles nicht interessiert, weil die natürlich das zusammen gemacht haben. Und ja, ich durfte nicht ich durfte nicht bei den anderen sein. Mir hat mir kein Zimmer gezeigt. Anschließend hat man das so begründet, um Deeskalation zu vermeiden. Und ich geweint habe, musste man das natürlich erstmal mit mir machen. Völliger Schwachsinn, weil als ich ankam, saß ich lediglich auf dem Stuhl und habe halt nur geweint. Und hätten sie halt ein Gespräch mit mir 5, 10 Minuten später geführt oder eine halbe Stunde später, wo ich mich ein bisschen beruhigt gehabt hätte, dann wäre das vielleicht gar nicht dazu gekommen. Aber ich verstehe es bis heute nicht. Und na, na klar habe ich die Leute angeschrien. Was da vorgefallen war, das hat mich schwerst traumatisiert. Dann habe ich natürlich auch vieles bei anderen gesehen und ich bin heute noch unter Schock, weil ich mit sowas nicht umgehen kann. Ja, und dann am 22. Juni hat man mich dann mit einem Einzeltransport von Weißenau nach Berlin gefahren. Auf dem Weg von Weißenau nach Berlin hatten wir ein paar Stopps an den Autobahnraststätten. Und in diesem kleinen Transporter, ja, da war natürlich klar Gitter an den Scheiben dran, aber ich war jetzt nicht in Handschellen während der Fahrt, sondern wenn sie dann die Tür aufgemacht haben, die junge Pflegerin, die Frau Busch hieß die, glaube ich, oder Bischof, muss ich jetzt nochmal nachgucken, mit der habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden. Die war so Ende 20, glaube ich, oder Anfang 30 und dieser junge andere Pfleger, die zwei haben mich da nach Berlin gefahren. Naja, als die hatten halt den Auftrag bekommen, wenn sie dann einen Stopp einlegen mit mir an der Autobahn und ich auf die Toilette musste, dass sie mir dann Handschellen anlegen. Und das ist alles, ich wusste ja gar nicht, dass ich überhaupt Handschellen tragen muss nach irgendeinem Paragraph. Ich weiß so gar nicht, ob das überhaupt stimmt, beziehungsweise ich habe es sowieso nicht verstanden bis heute. Auf jeden Fall, ja, ist dann die Tür aufgemacht worden, man hat mir Handschellen angelegt, dann hat man mir einen Pullover drüber gelegt und dann sind wir in die Autobahnraststätte rein und zur Toilette. Und bei der ersten Autobahnraststätte, das war ein purer Zufall, sind wir in den Eingangsbereich für die Toiletten hin. Und wer steht da? Eine Frau, die mich kannte von der Fußballweltmeisterschaft 2010, 2011 in Berlin, die dort auch als Volontär tätig war. Und die mich da sah und ich sah sie an und sie sah mich an. Meine Hände waren unter dem Pulli mit den Handschellen versteckt. Und ich sagte zu der Frau Busch, zu der Pflegerin, wir müssen hier sofort raus. Ich habe mich auf dem Absatz umgedreht, bin raus. Und sie fragte ich, Frau Reich, wo gehen Sie hin? Bleiben Sie hier? Und dann habe ich gesagt, nee, wir gehen hier sofort raus. Ich war blamiert bis auf die Socken. Ich war unter Schock. Was hätte ich der sagen sollen? Ja, und dann sind wir da raus und sind dann ein paar Meter weiter, beim Burger King war das, glaube ich, oder bei McDonald's, auf die Toilette. Und das war der Witz. Denn ich dachte, ja, ich gehe auf die Toilette, sie macht mir die Handschellen weg. Ja, nee, die Handschellen musste ich anbehalten und die Tür bitteschön offen lassen, also nicht von innen abschließen. Ja, dann musste ich da mit Handschellen meine Hose öffnen und so weiter. Und also ich habe, das ist alles für mich ein Trauma. Also ich kann es nicht mehr in Worte fassen. Und dann, wie gesagt, sind wir dann nach 5, 6 Stunden Fahrt in Berlin angekommen, als ich nach Berlin reingefahren bin mit denen in diesem Einzeltransport und ich diese Schilder gesehen habe, diese Straßenschilder. Ja, das lief wie so ein Videofilm in meinem Kopf ab. Dann kamen wir da in der Forensik an, in Berlin-Bittenau. Ich sah eine große Parkanlage und dachte, ja, das ist irgend so ein Krankenhaus. Ja, dann standen wir vor einem Gebäude mit hohen Mauern und Stacheldraht und dachte ich, ja, was ist denn das hier, das Gefängnis? Also ich war ja sowieso mit allem überfordert und dachte, die Zustände werden ja immer schlimmer. Von Winnenden, der normalen Psychiatrie, über Weißenau, Süddeutschland, wo die eben 1000 Kameras aufgehängt haben. Aber jetzt in Berlin war es richtig knackig für mich, weil plötzlich sah ich wirklich hohe Mauern mit Stacheldraht zum ersten Mal in meinem Leben vor mir. Und dann sind die Pfleger in den Eingangsbereich, haben die Tür geöffnet. Dann kamen sie wieder zurück ins Auto und dann haben sie den Auftrag bekommen, sie müssten anders an das Haus ranfahren, weil sie fahren praktisch mit dem Auto in den Eingangsbereich direkt rein, in so garagenmäßige Einfahrt, sodass da niemand abhauen kann. Und wir kamen da an. Ich hatte ja während der Fahrt, wie gesagt, keine Handschellen. Wir standen in dem Eingangsbereich im Auto drin, bei denen im Haus drin. Und die Pflegerin stieg aus. Und obwohl ich ja schon bei denen im Haus drin war, legte sie mir kurz Handschellen an, dass wir da diese 30, 40 Meter in dem Hausgang entlang liefen oder laufen konnten. Und dann sind wir mit dem Aufzug hochgefahren auf die Station. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich war ganz ruhig, hatte meinen Vanilleshake in der Hand vom McDonald's noch. Und ja, es gab ja keine Komplikation oder kein Theater oder irgend sonst was auf der Fahrt hin. Aber als ich dann dort ankam und wir oben waren, auf dieser Station da, kam mir dann ein Pfleger entgegen. Und die Frau Busch sagte, sie müsste auf die Toilette kurz. Und dann hat der Pfleger zu ihr gesagt, ja, Sie können hier auf die Toilette. Und dann sagte ich, ja, ich muss auch auf die Toilette. Ja, Sie gehen auf der anderen Seite auf die Toilette. Und er zeigte mir die Toilette. Ja, da war aber schon die erste Tür. Ich ging durch die Tür durch. Ja, und dann habe ich die Frau Busch, die Pflegerin, nicht mehr gesehen. Ich konnte mich auch nicht von ihr verabschieden. Ja, und mir ging so eine kleine Treppe runter. Und dann sagte der Pfleger zu mir, ich müsste mich jetzt ausziehen, bis auf die Unterhose, und muss da rein. Und er machte die Tür auf. Und da war eine Liege, also so eine Schrake, wie so ein, ja, ich will es jetzt nicht Totenbett nennen, aber so einfach so eine Matratze auf so einer. Warten, bis der Müll vorbei ist. Das heißt, Gehupe. Den Satz nochmal von vorne. Ja, also der Pfleger öffnet da die Tür und erstmal wurde mir der Vanilleshake aus der Hand rausgerissen. Das durfte ich hier nicht haben, das war eine Pflegerin. Dann öffnete er mir die Tür und sagte ihm zu mir, er zeigt mir jetzt mein Zimmer. Und die Tür ging auf. Und das war so eine Schrake, so ein gebautes, viereckiges Teil mit einer Matratze obendrauf, zwei große Glasspiegel links und rechts in der Ecke mit einem Durchmesser von circa 1 Meter, so ein Linoleumboden, ein Fenster mit einem Gitter davor und eine große Glasscheibe im Raum drin, wo von außen durchgeschaut werden kann. Und er sagte dann zu mir, ich muss mich jetzt ausziehen bis auf die Unterhose und ich muss da rein. Und dann habe ich diesen Pfleger angeschaut und sagte, Entschuldigung, können Sie mir erklären, warum ich da rein soll? Ob er weiß, was er tut und aus welchem Grund? Ja, keine Diskussion, das ist hier so, das ist der Standard und ich muss da jetzt rein. Dann sage ich, wer ist denn hier der Arzt? Der sei jetzt nicht da. Dann sage ich, ja, dann soll er mir erklären, warum ich da rein soll. Dann sagte er, gut, dann ruft er den Arzt. Und dann kam der Dr. Reimann an. Damals wusste ich seinen Namen noch nicht. War so in meinem Alter, ich schätze mal Ende 30, Anfang 40, wenn überhaupt. Grinste mich an, ich gab ihm meine Hand, sag guten Tag. Er gab mir seine Hand nur zögerlich, war völlig überrascht vielleicht, dass ich so ruhig war und ihm die Hand angeboten habe. Und habe ihn dann gefragt, ob er der Arzt sei. Und er bestätigte dies. Und ich sagte dann, oder ich habe ihn dann gefragt, können Sie mir erklären, warum ich da rein soll? Mir wurde gerade gesagt, mir wird ein Zimmer gezeigt und ich möchte heute Fußball schauen und möchte meine Ruhe haben und ob er mir das erklären kann. Und er grinste mich dann nur an und sagte, Sie gehen da jetzt rein und ziehen sich aus Und dann sagte er zum Pfleger, wenn sie keine Ruhe gibt, dann geben wir ihr was. Und dann habe ich den Arzt angeschaut und sagte, wie bitte? Wissen Sie eigentlich, was Sie da tun? Sie wissen, dass Sie jetzt eine Straftat begehen. Ich muss Sie anzeigen. Ich werde das der Ärztekammer und der Ethikkommission melden. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Und dann kam eigentlich eine kurze Diskussion auf, aber ohne Geschrei, sondern einfach, ich habe ihn kurz unter den Tisch geredet und habe ihn gefragt, ob er auch weiß, was Prodema sei. Das wusste er auch nicht. Und ich habe gesagt, wissen Sie überhaupt, für welche Fälle, Notfälle oder für welche Situation das gedacht ist hier? Und er mir immer noch nicht erklären konnte, warum ich da rein sollte. Das ist hier der Standard, keine Diskussion. Und wenn sie keine Ruhe gibt, dann geben wir ihr was. Ja, dann wurde ich reingedrängt und gezwungen, mich auszuziehen. Dann kam eine Pflegerin, legte mir das Nachthemd hin, hat mich angefasst, mich hat da, also mir sozusagen geholfen, die Kleider wegzumachen. Eine andere Pflegerin wollte meine Ohrringe haben. Und ich musste das Nachthemd anziehen und war total unter Schock. Dann habe ich gesagt, ich will sofort meinen Anwalt anrufen. Dann der andere Pfleger, für sie ist hier erstmal Endstation. Ich durfte auch nicht den Anwalt anrufen. Und hat mir dann eben gedroht mit Medikamente. Ja, und dann plötzlich kam dann ein Pfleger an mit einem Glas und sagte zu mir, das sei die Abendmedikation. Da sage ich, ja, was denn für eine Abendmedikation? Und vor allem, was ist denn das da in dem Glas drin? Ja, das wüsste er nicht. Dann sage ich, ja, bitteschön, dann informieren Sie sich mal. Und vor allem, wer hat es angeordnet, welcher Arzt? Ich habe doch noch gar keinen Arzt gesprochen. Und aus welchem Grund? Ja, das wisse er nicht. Dann sage ich, ja, bitteschön, dann mal informieren. Und dann kam er zurück, das sei eine Valium. Und dann sage ich, wer hat bitteschön Ihnen gesagt, dass Sie mir eine Valium bringen sollen? Ja, der Arzt hätte das angeordnet. Dann sage ich, der kennt mich doch gar nicht. Warum soll ich denn jetzt bitte eine Valium nehmen? Dann habe ich zu ihm gesagt, er soll das bitte mitnehmen, kann an die Mülltonne werfen. Ja, und dann war ich da Freitagabend oder von Freitagmittag. Ich kam mit der Pflegerin aus Süddeutschland circa um 13, 14 Uhr da oben an in Berlin. Und ich war dann eingesperrt von Freitagmittag. Dann war Samstag, dann war Sonntag. Und am Sonntagmittag kam eine junge Ärztin rein. Lange blonde Haare, eine sehr nette, die fragte mich, Frau Reich, wer hat Sie denn eingesperrt? Und sage ich, ja, bitteschön, der Arzt am Freitag. Und die haben gesagt, ich muss hier drin bleiben, ich weiß ja gar nicht warum. Und diese Ärztin hat den Kopf geschüttelt, das war wahrscheinlich Wochenenddienstärztin, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die sich ganz kurz mit mir unterhalten und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was das soll, ich finde es eine Unverschämtheit. Und das ist Misshandlung ist und alles, was die mit mir gemacht haben. Denn da fielen noch andere Dinge dann vor innerhalb dieser 2 Tage. Und sie hat dann sofort gesagt zu mir, ja, ich hole sie ja jetzt sofort raus und werde gucken, dass da oben ein Zimmer frei wird. Und ja, von Freitag bis Sonntag war ich natürlich total verängstigt, eingeschüchtert. Ich habe mich maßlos aufgeregt. Am nächsten Tag habe ich versucht, meinen Anwalt zu erreichen. Man hat mir dann das Telefon nur gegeben, weil ich denen gedroht habe mit der Anzeige. Mein Anwalt, ja, der war am Telefon drin. Ich habe gesagt, ich bin ja eingesperrt. Man hat mich gezwungen auszuziehen und er soll sofort was unternehmen. Und der, was? Das gibt's doch gar nicht. Und mein Blutdruck ist natürlich in Dimensionen angestiegen. Das habe ich denen dann auch gesagt. Ich habe gesagt, liebe Leute, gleich am Samstag früh bitte sofort Ramipril 5 Milligramm bringen. Ich brauche mein Blutdruckmittel. Hat man mir auch nicht geglaubt. Ich musste mehrfach nachfragen und sie auffordern, mir mein Blutdruckmittel zu bringen, was sie nicht getan haben. Dann irgendwann hat man mal mir den Blutdruck gemessen und da war er dann bei 188 zu 130. Also ich habe mir das aufgeschrieben, teilweise meine Blutdruckwerte. Und plötzlich kamen sie mit einem Notfallmittel an und haben mir das dann unter die Zunge gesprüht. Das war unter aller Sau, das war auch in Weißenau so, dass man mit Notfallmitteln mir dann den Blutdruck runtergedrosselt hat, weil man mir nicht zugehört hat und mir nicht geglaubt hat, dass ich da ein Wahnsinnsproblem habe. Und unter diesen Stressbedingungen, was die gemacht haben, ging es mir sowas von schlecht, dass ich wirklich gedacht habe, ich sterbe. Das kann man einfach nicht, das kann den Körper nicht ertragen. Und ja, sonntagmittags wurde ich dann von dieser Ärztin da rausgeholt und dann hat man mir ein Zimmer gezeigt. Das war das Zimmer 222 auf der Station 10B. Und die Pflegerin sagt, ja, das müssen wir jetzt noch kurz putzen. Also ich bin nicht pingelig. Aber was ich da dann gesehen habe, das war einfach unter aller Kanone. Das Zimmer war komplett verdreckt. Und es war nicht nur Dreck, das war einfach widerlichst. An der Wand waren Rückstände, also Blutschmierereien an der Wand Menstruationsblut, normales Blut, Rotz und was weiß ich was. Der Boden war verdreckt, es war verstaubt, verdreckt. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich habe schon viel gesehen, aber das war mir einfach zu viel, weil ich habe immer noch im Hinterkopf gehabt, das soll doch ein Krankenhaus sein. Also das müsste man eigentlich sofort schließen. Und ja, da hat die Pflegerin dann noch kurz so eine halbe Stunde mit so einem scharfen Putzmittel hier und da geputzt. Und ich habe dann auch selber geputzt. Und da war eine alte Gummimatratze, wo schon die Rostspuren drauf waren. Eine alte Matratze drin. Und dann hat sie mir eine Kisse und ein Kissen und Decke gebracht. Es war einfach nur noch anwidernd. Und es war so ein Holzverschlagbrett. Dieses Brett über mir, über meinem Kopf, obendrauf. Also man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie dreckig das auch alles war. Und so war es auch auf dem Rest der Station. Ob das der Kühlschrank war, der komplett schwarz, schimmelig und stinkig war, oder ob das diese alte, verpinkelte, zerrissene Couch war oben in diesem Aufenthaltsraum, wo man sich nicht aufhalten konnte, weil natürlich auch Leute, die inkontinent waren oder inkontinent geworden sind da drin, sich überall hinsetzen. Dann waren alles Raucher. Ja. Also es war alles vergammelt, verdreckt, verkeimt. Schon wenn man den Türgriff in die Hand nahm oder auf die Toilette ging, musste man aufpassen, dass man sich nicht irgendwie einfängt. Und das Wasser kam aus dem Duschbecken immer wieder hoch, stieg an, weil der Abfluss nicht funktionierte. Es war einfach nur ekelhaft alles und schlimm. Und dann habe ich die Leute so nach und nach gesehen und kennengelernt. Manche haben tatsächlich was gemacht, klar, deswegen sind sie dort. Aber wo ich dann mitbekommen habe, dass die eben ja Medikamente bekommen und nicht mal wissen, warum. Oder die bedroht werden oder erpresst werden mit den Sätzen, wenn sie das nicht nehmen, dann kommen sie hier nicht mehr raus. Wir haben hier das Sagen. Die Richter und die Staatsanwälte haben hier nichts zu melden. Die schreiben also alles auf, die pumpen die Leute voll. Es war eine da, die hat ein Medikament bekommen. Ja, dann sagte sie, plötzlich, jetzt hat sie wieder Halluzinationen. Dann ist sie zum anderen Arzt, dann gibt der andere Arzt ihr wieder was anderes. Ja, manche bekommen eine Spritze, die fangen dann plötzlich an, auf dem Gang hin und her zu laufen. Und bei mir hat man es auch täglich probiert. Jeden Abend, Abendmedikation, Abendmedikation. Und ich habe gesagt, hier, bitteschön, ich hatte von der ersten Psychiatrie, in der ich unter Schock eingeliefert worden bin, weil sonst wäre ich an dem Abend am 30. März im Gefängnis gelandet, hatte ich den Arzt gefragt, ob ich eine Schlaftablette haben kann und was zur Beruhigung, weil sonst ertrage ich und überstehe ich das nicht. Und ich hatte dann ein Medikament Seroquel 300 Milligramm in Kombination mit einer Schlaftablette Xenovan. Und das ist so eine niedrige Dosis, das ist ein Medikament, was diese Einschlafphase bei mir, ja, wie soll ich sagen, ich schlafe ein und merk's nicht, weil ich konnte ja überhaupt nicht mehr schlafen. Also es fällt mir heute noch schwer durchzuschlafen. Es ist mittlerweile besser, aber ich hatte damals in der ersten Psychiatrie nach diesem Medikament gefragt. Das war die niedrigste Dosis, da man dieses Schlafmittel nicht alleine nehmen soll, sondern in Kombination mit irgendetwas. Und ich hatte damals den Oberarzt Dr. Pfitzer in Winnenden und die Frau Hartmann gefragt, ob sie mir da was geben könnten. Und das war klar, das habe ich dann genommen. Ich habe auch gemerkt, wie ich immer mehr in mich hineingefressen habe und zugenommen habe, was mich sehr frustriert hat und heute noch frustriert. Und dieses Medikament hatte ich in Winnenden bekommen. Dann bin ich ja nach Weisenau gebracht worden. Dann habe ich das in Weisenau genommen. Dort wurde ich auch tyrannisiert, was diese Medikation anging. Und in Berlin hieß es dann plötzlich, ich soll Valium nehmen und man wollte mir alles andrehen. Ich habe diese Leute zum Teufel gejagt. Ich habe denen gedroht mit Strafanzeigen, sonst hätte ich die nicht losbekommen. Und trotzdem, nachdem ich dann im Juli, August gesagt habe, jetzt nehme ich dieses Seroquel 300 und dieses Xymovan nicht mehr und ich das mit einem Internisten besprochen hatte, der von außerhalb einmal die Woche oder alle 2 Wochen dort tätig ist, und mit diesem Internisten besprochen habe, dass ich das jetzt nicht mehr nehme, weil ich es nicht mehr brauche und vor allem, weil ich merkte, dass mein Gehirn angegriffen war, sobald ich das eingenommen habe, ich plötzlich ganz starken Schwindel bekommen habe, Übelkeit und ich es fast nicht mehr auf mein Zimmer geschafft habe, habe ich gesagt, dass ich das nicht mehr nehme und habe das mit diesem Internisten abgesprochen. Das war okay. Und trotzdem wurde ich jeden Tag, jeden Abend mit einem dreckigen Lachen im Gesicht von diesen Pflegern derart tyrannisiert und aufgefordert, ich müsste das jetzt nehmen. Und ich habe wochenlang mit diesen rumdiskutiert und habe jeden Tag gesagt, Sie wissen doch, dass ich das nicht mehr nehme. Warum rufen Sie mich jeden Abend? Warum legen Sie dieses Medikament ins Glas rein? Das ist doch längst bekannt. Ja, der Arzt hätte das nicht in den Computer eingetragen und er hat angeordnet, dass ich das weiternehmen muss. Dann sage ich, nee, der weiß Bescheid, dass ich das nicht mehr nehme, auch wegen meinem Blutdruck. Und ich habe das mit dem anderen Arzt besprochen und ich entscheide, was ich nehme und was nicht. Trotzdem wurde ich weiterhin belästigt. Und was die jetzt machen ist, und das haben sie ja bei mir auch gemacht, das ist der Dr. Anders und der Dr. Reimann, die sind da richtige Profis, aber auch der Dr. May, letzten Endes alle. Sie legen den Leuten die Medikamente hin und wenn sie es nicht nehmen, dann wird in die Akte reingeschrieben, verweigert. Und wenn es irgendwann mal zu einem Gerichtstermin kommt oder zu irgendwelchen Gutachten, dann wird da reingeschrieben, Patient verweigert Medikamente. Also die wollen dann auf Zwangsmedikation raus oder drohen eben den Patienten, wenn sie es nicht nehmen, kommen sie hier nicht mehr raus. Und manche Leute, wie gesagt, die wissen überhaupt nicht, warum sie überhaupt was nehmen sollen. Es gibt gar keinen Grund, weil die verhalten sich ruhig. Und jeder, der kommt, auch die, die nach mir kamen und sofort unten in diese Isolierzelle reinzitiert wurden, zack, am gleichen Abend kommt der Pfleger mit einem Glas und sagt, das ist ihre Abendmedikation. Die Leute werden überrumpelt, die wissen das ja gar nicht teilweise. Die kommen rein, da war eine junge Frau, die ging rein, wurde gezwungen, sich auszuziehen. Die war total ruhig, friedlich, die hat ein paar Tränen im Gesicht gehabt, als sie kam. Völlig ruhige Person. Und dann ging der Pfleger schon hin und sagt, das ist Ihre Abendmedikation, das müssen Sie nehmen. Der Arzt hat das angeordnet. Ja, jetzt gibt es natürlich Leute, die haben tatsächlich eine Straftat begangen. Klar sind sie deswegen da drin. Aber was hat es denn jetzt bitte schön zu tun, dass die jetzt ein Medikament nehmen müssen? Es versteht keiner. Also man ist sofort abgestempelt und die Ärzte nutzen das gnadenlos aus. Und dann schreiben sie in die Akte rein. Das haben sie ja dann bei mir auch gemacht. Ja, dann schreiben wir rein, verweigert. Und ja, diese Belästigung, diese Tyrannei, wochenlang ging das so und ich habe es nicht genommen. Und 2 Tage vor der Entlassung am 2. November, das war ein Freitag 2012, kam mittags um 14:30 Uhr ein Fax an. Ich wurde hochgerufen, ich müsste hoch und keiner wusste warum. Alle waren etwas nervös, so die sich mit mir immer wieder unterhalten haben. Warum musst du hoch? Und da sage ich, keine Ahnung. Und da war der Dr. Reimann mit dem Fax in der Hand, ja, er müsste mir jetzt was mitteilen. Da sage ich, ja, was? Ja, er hätte jetzt einen Fax bekommen und er müsste mich sofort entlassen. Er könnte ja jetzt nichts mehr für mich tun, aber ich dürfte gerne noch eine Nacht hier schlafen, wenn ich jetzt ein Problem hätte, heimzukommen oder ob ich überhaupt noch eine Wohnung habe und so weiter. Und ich habe ihn angeschaut und mit diesem Satz, er könnte nichts mehr für mich tun, hätte ich ihm schon wieder eine Ohrfeige geben können. Auf das warten die ja nur. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen, nachdem ich mich von den anderen verabschiedet hatte. Aber 2 Tage davor, an diesem Mittwoch, ging plötzlich die Zimmertür morgens auf und die Schwester Gabi schrie mich an, ich müsste zur Urinkontrolle und ich wüsste doch Bescheid. Und ich war völlig entgeistert, weil ich hatte mir die Zähne geputzt und ich wusste gar nicht, was sie von mir wollte. Ich wurde da angeschrien und überrumpelt. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, was das soll, wie sie mit mir redet. Und ich weiß überhaupt nichts, wer mir das denn gesagt hätte. Und bin dann auch laut geworden. Dann sagt sie zu mir, ich soll nicht so schreien. Da sage ich, ja, wie gehen Sie denn mit mir um? Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht, was sie eigentlich von mir will. Ja, das sei doch bekannt. Sie müssen doch zur Urinkontrolle. Und da sage ich, zur Urinkontrolle. Wer bitteschön hat mir das gesagt? Das wurde Ihnen doch heute früh gesagt. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, es ist schon wohl bekannt, dass ich auf dem linken Ohr nichts höre und ich lag auf dem rechten Ohr und ich habe geschlafen. Dann hätten Sie mich wecken müssen oder hätten mir auf die Schulter klopfen können oder sonst was oder hätten mir das jetzt sagen können. Aber nicht auf diese Art und Weise bitte und schon gar nicht in diesem Ton. Und dann ist sie gegangen, ich habe sie zum Teufel gejagt. Da bin ich runter ins Badezimmer, da war eine Badewanne, die habe ich mir vorher immer ausgeputzt. War da im Bad, habe mich geduscht und gebadet, rasiere mir die Beine und so weiter. Ne? Plötzlich ging die Tür auf, stand die andere Schwester da, die Schwester Theresa, und lächelte mich an und ich stand splitternackt in der Badewanne. Und ich fand, das ist einfach ein Eingriff in die Intimsphäre, die war ja sowieso verletzt worden, also das ist ja eine Katastrophe, aber das ist wirklich ganz übel. und die Tür immer weiter auf. Und dann bin ich aus der Badewanne rausgesprungen und sie sagte zu mir, Sie müssen zu Ihrer Urinkontrolle, das wissen Sie doch. Und dann sage ich, einen Scheiß weiß ich, und sofort die Tür zu. Und dann habe ich ihr die Tür aus der Hand genommen und habe die Türe zugeknallt. Ich war stinksauer, habe mich da fertig gemacht und bin dann in mein Zimmer hoch. Und dann war es soweit, wieder um 9 Uhr ging es dann immer runter zur Beschäftigungstherapie. Ich nenne das Bastelstunde. Ja, dann kam mir der Dr. Anders mit der Schwester Gabi oder Schwester Theresa entgegen, wollten mich da auf der Treppe aufhalten. Und der Dr. Anders sprach mich dann an, ich müsste zur Urinkontrolle. Und dann habe ich ihn abgewürgt und habe so laut geschrien, habe ihn unter den Tisch geredet, dass die ganze Station das mitbekommen hat und sogar die Nebenstation. Und jetzt dann habe ich ihn unterbrochen und habe gesagt, was, Urinkontrolle? So, jetzt hält er mal den Mund, so, jetzt rede ich, und habe ihn wirklich gar nicht reden lassen und habe ihn zusammengeschissen, wie er mit mir umgegangen ist, dass ich nicht Bescheid wusste und wieso ich überhaupt eine Urinkontrolle machen müsste und wie eine Urinkontrolle abzulaufen hat. Das sei er bei mir an der richtigen Stelle, denn ich komme aus dem Spitzensport und weiß, wie Dopingkontrollen und Urinkontrollen gemacht werden und wie das sein muss. Und dann guckt er mich an. Ja, lassen Sie mich doch mal reden. Da sage ich, Sie reden jetzt gar nichts. Und dann habe ich ihn runterlaufen lassen, was die mit den Patienten machen. Das ist alles aus mir herausgebrochen. Ich musste alles loswerden, weil das staut sich natürlich in den Leuten innen dran. Da braucht man sich nicht wundern, wenn die irgendwann explodieren und das alles rauslassen und rausbrüllen. Andere reagieren vielleicht anders und schmeißen eine Tasse an die Wand, aber ich schreie es dann halt raus und dann ist aber auch gut hinterher. Und ich musste das monatelang ertragen, diese Tyrannei, dieser Psychoterror, diese Misshandlung an mir, an den anderen. Ich habe mehrfach darum gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Man hat mich belästigt mit Medikamenten. Man wollte mir alles andrehen. Und ich habe diesen Dr. Anders dermaßen zusammengeschissen. Und dann habe ich ihm noch gesagt, wissen Sie was? Gehen Sie doch da zurück, wo Sie herkommen, nach Brandenburg. Dort sind Sie als Arzt doch auch schon rausgeschmissen worden. Und hier werden Sie ja sicherlich nicht mehr lange sein. Dann guckte er mich an und sagte, jetzt bin ich überfordert. Das verstehe ich nicht. Wenn Sie jetzt keine Urinkontrolle abgeben, dann schreibe ich in die Akte rein, dass Sie in allem positiv sind. Und dann bin ich nochmal laut geworden und habe gesagt, was? Schreiben Sie in meine Akte rein, ich sei in allem positiv? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt rufen wir mal die Anwältin an und zwar sofort durchstellen. Ja, ich sei in allem positiv. Also ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe weder in meinem Leben Drogen genommen oder sonst was. Und dann will da ein Arzt, der mich gar nicht kennt, in meine Akte reinschreiben, ich sei in allem positiv. Aber was glauben Sie, was das für ein Theater gab? Ich habe ihn rund gemacht. Ich habe den Mann, ich habe den, der ist ein Arzt, der ist auch Ende 30, schätze ich. Vielleicht hat er die 40 schon erreicht. Also es ist, man kann sich es nicht vorstellen, was diese Leute sich da drin erlauben und was die bewusst machen. Und das sind, die haben einen Spaß daran, Menschen zu tyrannisieren und fertig zu machen und auf ihnen rumzutrampeln und die Situation gnadenlos auszunutzen. Man kann sich das nicht vorstellen. Das sind so, im Jugendalter wird man sagen, so Jungenstreiche, irgendwie sind die in der Entwicklungsphase stehen geblieben, aber der Dr. Anders, der Reimann und der Mai. Ich kann die wirklich nur noch als Drecksäcke bezeichnen. Ich habe keine anderen Worte mehr. Ich habe noch viel schlimmere Worte in meinem Kopf, die ich nicht ausspreche. Aber wie gesagt, er hat mir dann gedroht, ich sei in allem positiv. Und warum haben sie das gemacht? 2 Tage vorher, weil die wussten, die Frau Dr. Chilingirov, die Gutachterin war da, die hat jetzt ein Gutachten geschrieben und es geht langsam auf diese Gerichtsverhandlungen zu. Am Montag, 5. Dezember, war angepeilt, erster Tag. Also muss man noch kurz vorher eine Urinkontrolle machen, muss man da was reinschreiben. Falls denn einer dieser Ärzte dort zum Gericht gebeten wird, dann würde er natürlich erzählen, ich sei in allem positiv oder was weiß ich was. Und das war nicht der Fall, aber das ist deren Taktik. Und ja, also ich hab dann mit meiner Anwältin telefoniert. Dann habe ich sie aufgefordert, sie möchte bitte sofort den Arzt aufklären, was er denn da gerade macht. Die hat wohl dann auch mit ihm gesprochen. Und der andere Arzt, mein Zuständiger, angeblich Zuständiger, dieser der Herr Dr. Reimann, mit dem ich ja sowieso nichts mehr zu tun haben wollte, kam dann auch irgendwann mal auf mich zu und sagte dann, ja, ich müsste jetzt Urinkontrolle abgeben, die sei heute früh angepeilt gewesen. Da habe ich gesagt, ja gut, ich habe doch kein Problem, Urin abzugeben, aber nicht auf diese Art und Weise, wie es jetzt hier vorgegangen ist. Und er sagte, ja, das sei ein bisschen schief gelaufen. Ich soll jetzt doch bitte Urin abgeben. Da sage ich, ich muss jetzt aber nicht auf die Toilette. Ja, dann möchte er mir jetzt Blut abnehmen. Also in diesem auffordernden Ton, da sage ich, warum denn Blut abnehmen? Wollen Sie ein Haar haben? Schneiden Sie sich eins ab. Können Sie auch da kontrollieren. Und ja, das geht nicht. Das sei zu ungenau. Sie brauchen jetzt mein Blut. Er will jetzt Blut abnehmen. Da habe ich gesagt, nee, Moment, jetzt rufen wir noch mal die Anwältin an. Das ist mir zu kompliziert. Das war sein Satz, den er zu mir gesagt hat. Dann habe ich gesagt, warum ist das denn für Sie zu kompliziert? Meine Anwältin wird Ihnen sagen, was ich muss und was ich nicht muss. Und ich sage Ihnen, Sie kriegen kein Blut von mir. Das machen die natürlich sehr gerne, weil sie mehr abrechnen können. Und ich habe gesagt, es gibt gar nichts von mir. Ja, dann sperren wir Sie für die nächsten 4 Wochen. Die wussten, am 5. Dezember gehen die Gerichtsverhandlungen los. Das war ein Montag. Und den Mittwoch davor, also 3, 4, 5 Tage vorher, kommt man mit der Urinkontrolle, setzt mich unter Stress, bedroht mich nochmal und dann schreiben sie dann in die Akte rein, Frau Reich war vielleicht hysterisch oder hat rumgeschrien. Natürlich, das sowas brauchen die natürlich. Aber da kann man nicht mehr anders. Das geht einfach nicht. Und ja, ich musste dann diesen Tag tatsächlich auf dieser Station bleiben. Ich kann es ja gar nicht Station nennen, dieser Schuppen da. Und habe dann später Urin abgegeben. Und habe mir dann aber dann gedacht, naja, diese Urinkontrollen, ja, da können sie ja auch was anderes reinschreiben oder können da vielleicht irgendwelche Werte, keine Ahnung, hindrehen. Ich hatte halt die Befürchtung, dass sie dann sich da was einfallen lassen, weil ich das bei anderen mitbekommen habe. Und ich musste den Tag auf dieser Station da bleiben und am nächsten Tag durfte ich dann wieder raus. Es war dann donnerstags und freitags wurde ich dann entlassen. Und ja, also es läuft viel mit Blutabnahmen, mit Urinkontrollen, mit Medikamente von A bis Z. Und wie gesagt, die Leute bekommen dann auch plötzlich mal eine Spritze oder heißt es dann plötzlich, sie brauchen jetzt zusätzlich noch als Therapie eine Spritze. Also ich komme auch mit dem Wort Therapie nicht mehr klar, weil Therapie heißt, die Leute psychologisch zu unterstützen, Problemlösestrategien zu erarbeiten, die Leute sinnvoll zu beschäftigen. Sportangebot und sonstiges, das ist Therapie. Aber was bei denen Therapie ist, ist Medikamente. Anders gibt es nichts Sinnvolles dort. Und das wusste ich ja nicht in der Psychiatrie, dass das so ist. Ein Arzt, ein Psychiater oder wenn er auch ein Allgemeinarzt ist, nennt sich dann gleichzeitig auch Therapeut. Und ich habe mich von Anfang an sowieso geweigert, mit dem Herrn Reimann überhaupt noch zu kommunizieren oder mit dem Herrn Anders oder mit dem Herrn May für das, was die gemacht haben mit mir. Weil ich gesehen habe, was die mit anderen Menschen machen, was sie versucht haben bei mir. Ich hatte einmal eine Situation, mir ging es immer schlechter mit dem Blutdruck, Höchstdosis. Und eines Abends, das war zu Schließzeiten um 10 Uhr, habe ich gemerkt, dass meine Brust immer enger wird, also dass ich Brustklemmen hatte und kaum mehr atmen konnte und ich einen unheimlichen Druck auf den Brustkorb hatte und dann auch im Halsbereich und ich wusste nicht, woher das kam. Das hatte ich vorher nie zuvor. Ich konnte auch nicht mehr ein paar Meter gehen. Ich habe einfach Schiss gehabt, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt oder mir platzt die Aorta. Und ich habe dann eine Weile gewartet, bis dieser schlimmste Schmerz weg war, habe mich dann aufgerafft und bin kurz vor Schließung nochmal runter. Nee, bin nicht runter. Ich hatte diesen roten Knopf gedrückt, der innen im Zimmer war. So ein Notfallknopf, weil ja vor meinem Zimmer die Zimmertür kann man selber abschließen oder offen lassen, wie man möchte, aber vor den Zimmertüren gibt es eine große Glasschiebetür, die jeden Abend um 10 Uhr abgeschlossen wird. Das heißt, immer 4 Leute sind zusammen in so einem Teilabschnitt, ich weiß nicht, wie das heißt. Und ja, mir ging es sehr schlecht und ich hatte diesen roten Knopf gedrückt zum ersten Mal. Das war im August oder September, weil ich wirklich Angst hatte und mir sehr schlecht ging. Und dann kam die Schwester Regina und ich habe ihr gesagt, was los ist und dass man bitte ganz schnell mal einen Blutdruck messen soll. Und die Schwester Regina sagt dann, ja, sie macht's dann gleich. Ja, aber sie kam nie mehr. Halbe, dreiviertel Stunde später kam sie dann mit dem Doktor Anders an. Der Doktor Anders hatte vermutlich, also sowieso an diesem Tag, Notfalldienst oder Arzt vom Dienst oder Nachtdienst, wie auch immer man das nennen mag. Und er kam dann rein mit seinem gehässigen Blick. Man hat gemerkt, er fühlte sich genervt und es hat ihn angekotzt, dass er kommen musste, mit der Schwester Regina dabei. Und ich habe ihm kurz gesagt, was los ist. Und er grinste mich so an und Da habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, dass ich Sie jetzt um diese Zeit also gerufen lassen habe. Mir ging es sehr schlecht und hat kurz meine Hand angefasst und sagt zu mir, ja, einen Herzinfarkt haben Sie nicht. Und warum ich die Visite nicht in Anspruch nehme und warum ich nicht vorher schon runtergegangen sei. Da sage ich, weil ich vorher das Problem nicht hatte und ist nicht zur Visite, ja, weil ich die Visite nicht mehr mitmachen möchte und das jetzt hier nicht das Thema ist. Und der Dr. Anders sagte, ja, habe ich gesagt, dann habe ich zum Dr. Anders gesagt, ja, glauben Sie, ja, ich habe nichts Besseres zu tun, als um diese Zeit einen Arzt zu rufen. Dann grinste er mich an und sagt, ja, es scheint so. Habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, Entschuldigung, ich bräuchte jetzt das Blutdruckmessgerät. Da habe ich schon vor einer halben Stunde, dreiviertel Stunde nachgefragt. Und ich müsste wissen, wie hoch mein Blutdruck ist. Und ich bräuchte vielleicht ein Medikament, wo den runterdrosselt. Mir geht es sehr schlecht. Und dann grinste er die Schwester Regina an und sagte zu ihr, der geben wir eine Tavor. Und da habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, wieso denn eine Tavor? Können Sie mir das mal erklären? Dann guckte Schwester Regina den Dr. Anders an, grinst zurück. Dann habe ich gesagt, können Sie mir mal erklären, warum Sie mir eine Tavor geben wollen? Sind Sie noch normal? Und habe gesagt, und jetzt bitte sofort den Blutdruck messen. Jetzt werden Sie aber fordernd. Also er hat mich tyrannisiert und hat gedacht, ich habe nichts Besseres zu tun, als ihn zu rufen. Dann hatte er ihr gesagt, sie soll mir irgendein Medikament geben. Aber ich sagte, ich möchte bitte die Packungsbeilage sehen und lesen, was das ist. Und es war dann irgendwie ein Magenmittel oder sowas. Aber faktisch, er wollte mir eine Tavor andrehen und dann irgendwas anderes. Und die Schwester Regina kam dann 10 Minuten später mit dem Glas an. Und dann erst mit dem Blutdruckmessgerät. Und ich habe mich natürlich aufgeregt über diese Art und Weise, was er sich da erlaubt hat. Und hielt mir das Glas hin und sagte, ich soll das nehmen. Da sage ich, was ist das? Ja, das hat sie reingetan ins Glas. Ich soll ihr vertrauen. Da habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich möchte die Packungsbeilage sehen und will sehen, was das für ein Medikament ist und für was das ist. Das hat sie nicht gemacht. Dann habe ich zu ihr gesagt, gut, dann nehmen Sie das wieder mit. Sie hatte dann erst den Blutdruck gemessen, der bei über 180 war. Und jetzt hätte sie mir eigentlich ein Notfallmittel geben müssen, was ja zuvor der Internist, der von außen immer in die Forensik kommt, angeordnet hatte, wenn mein Blutdruck über 180 ist, dann muss ich ein Notfallmittel bekommen, welches den Blutdruck sofort runterdrosselt. Ja, es war eigentlich ein Besuch, ein Arztbesuch abends, der mir nichts brachte, sondern noch mehr Stress brachte. Und ich saß dann weiterhin auf meinem Bett mit Schmerzen im Brustkorb, wusste nicht, was los war. Mir ging es saudreckig und ich habe gedacht, ich sterbe. Gab es mal irgendjemanden dort, der Sie gut behandelt hat? Nein. Ich kann nur positiv reden vom Sporttherapeut und von der Ergotherapeutin. Die Ergotherapeutin, die Frau Köhl, die geht wohl jetzt dieses Jahr in Rente, die hat einen guten Draht zu den Patienten, ich kann die Leute gar nicht Patienten nennen, also Insassen fällt mir auch schwer. Ich weiß auch nicht, wie die Leute Gefangene, ja, also die haben einfach einen Draht und ein Fingerspitzengefühl, die wissen, um was es geht, aber die sind auch unter Druck, die können sich natürlich, wie sie selbst sagen, auch nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, weil ihnen sonst die Kündigung droht. Aber die Frau Köhl, also es war wirklich für mich eine Rettung. Also ich habe ja versucht, möglichst viel mitzumachen in diesem Bastelkurs, wie ich es nenne. Manche Leute sind da überfordert, weil sie zu voll mit den Medikamenten vollgestopft sind. Hätte auch ich den Job dort machen können und als Therapeutin dort arbeiten können. Also es ist einfach eine Beschäftigungstherapie. Die Leute, die können ein Holzpuzzle herstellen oder was malen oder kochen oder sonst was machen. Morgens eine Stunde oder zwei und ich durfte immer länger bleiben. Und der Sporttherapeut, die haben einen ganz kleinen Sportraum, da steht ein Billardtisch drin, ein paar alte Hanteln und so ein Turm, wo man den Latissimus trainieren kann, den großen Rückenmuskel und so weiter. Aber nichts Großartiges. Und der Herr, und dieser Herr, wie heißt er noch, Gründel oder Gründing, müsste ich jetzt nachgucken. Auf jeden Fall, der Sporttherapeut hat auch einen sehr guten Draht zu den Gefangenen. Mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden und er hat auch sehr schnell durchgeblickt, dass bei mir einiges schief läuft und sagt es auch. Aber er, wie gesagt, kann sich auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Der arbeitet dort aber auch schon seit über 30 Jahren und hat sich dann auch mal der Richterin gegenüber geäußert, beziehungsweise meiner Anwältin. Das liegt auch in Schriftform vor, wo er klipp und klar gesagt hat, dass ich wörtlich fehl am Platz sei und aufgrund von dem, was mir da jetzt passiert ist oder aufgrund dieser Situation, er schon eine Psychotherapie denkt, aber ich dort, wo ich war, völlig falsch bin und er das auch nicht verstehen kann. Und ich habe eben als einzigste von den Damen dort, habe ich mir Fußballschuhe schicken lassen und habe dann mit allen Männern dort Fußball gespielt. Das war den Ärzten auch eine Nummer zu viel oder zu hoch, dass ich als Frau Fußball spiele und mich so sportlich da betätige und ich dann angefangen habe, dann auch wieder zu laufen, irgendwann ein paar Runden. Ich habe jede Situation versucht auszunutzen, dass ich nicht auf dieser Station war, also in dem Gebäude drin, sondern irgendwo unten sein konnte. Und ja, also man... Reden Sie mal diesen Fall mit dem Herrn, der da wegen der Kleinigkeit sitzt. Ja, es gibt ein paar Leute, die eine Bagatelle begangen haben. Da würden sie vielleicht in anderen Bundesländern Sozialstunden aufgedruckt bekommen. Und in Berlin wird jeder sofort hinter Gitter gebracht. Meistens von den gleichen Richtern, die einen sehr schlechten Ruf in Berlin genießen. Und das spricht sich dann einfach rum. Einer sitzt in Berlin-Wittenau, weil er einmal in seinem Leben in einem Supermarkt Käse gestohlen hat. Er wollte was zu essen, was zu trinken und was zu rauchen, hatte kein Geld und hat sich dann in sein Täschchen ein bisschen was eingepackt. Warenwert war 15 Euro alles zusammen. Und irgendwie wurde er von diesem Ladendetektiv wohl erwischt und war erschrocken drüber, weil er von hinten irgendwie angefasst wurde und man ihm die Tasche wegriss. Und natürlich, wenn man dann erwischt wird in so einer Situation, wo man was stiehlt, ist man natürlich aufgeregt und irgendwie gab es da kurz ein Gerangel um diese Tasche und dieser Ladendetektiv sei wohl umgefallen. Also er hatte keine Waffe, er hatte gar nichts, er hat einfach nur diese paar Sachen in die Tasche gesteckt und dann hat man ihm aber wohl irgendwie einen Raub draus gemacht, hat da andere Sachen noch hineingedichtet, die gar nicht stimmen. Und er sitzt jetzt wegen 15 Jahren schon seit über einem Jahr. Er sitzt jetzt wegen, nicht wegen 15 Jahren. Wegen, den Satz nochmal, Sie hatten gesagt wegen 15 Jahren. Wegen 15 Euro. Ja, nochmal den Satz. Und er sitzt jetzt? Ja, und er sitzt jetzt wegen 15 Euro Ladendiebstahl in Berlin-Weisenau, Wittenau. In der Forensik und man hat ihm dann einen Raub einfach draus gedreht, obwohl er gar keine Waffe hatte. Also wenn man was stiehlt, ist es Diebstahl und sobald man wohl den Finger zeigt oder irgendwie einen Gegenstand in der Hand hat oder eine Waffe, dann ist es wohl Raub, juristisch. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber da gibt die Gewalt. Ja, also durch dieses Gerangel, wo die Tasche runtergefallen ist und dieser Ladendetektiv wohl umgekippt ist, weil er so in dieser Drehbewegung nach hinten, er hat nicht geschlagen, er hat nichts gemacht und das ist auch allen klar. Hat man ihm dann was weiß ich was angedreht, Raub oder sonst was. Und er sitzt schon seit über einem Jahr in der Forensik wegen 15 Euro. Und nach einem Jahr sagt ihm dann der Arzt, er hätte jetzt eine Psychose, er müsste jetzt ein Medikament nehmen, wenn er das nicht nimmt, dann kommt er nicht mehr raus. Zumal er ja noch mit schulterlangen Haaren herumläuft, meistens seine Jeanshosen trägt und über der Jeanshose dann ein Röckchen bis zu den Knie. Es gibt noch mal zwei drin, die transsexuell sind. Und bei René ist es halt so, da hat man dann halt einfach gesagt, ja, das sei ja nur so eine Phase bei ihm. Aber er sagt, er lebt schon sein ganzes Leben so und das wissen auch alle, das weiß auch seine Familie. Und aufgrund von dem hatte er natürlich in der Forensik drin auch ein Gutachten machen lassen müssen. Das hat man ihm dann auch aufgedrückt. Und die Gutachterin war wohl auch die Frau Dr. Chilling-Girov. Und ja, die hat ihn, was weiß ich, was die aufgeschrieben hat in seinem Gutachten. Aber er hätte jetzt natürlich eine Persönlichkeitsstörung, weil ein Mann will jetzt plötzlich eine Frau sein oder lebt mit einem Röckchen. Das geht ja nicht und er hat ja was getan und so weiter. Ich wusste, dass meine Gutachterin auch dieses Gutachten von diesem Käsedieb geschrieben hat und habe ihr das so unterschwellig immer wieder zwischen den Zeilen auf die Nase geschmiert, während das Gutachten bei mir gemacht wurde und sie sich mit mir unterhielt. Und ja, ich habe demjenigen gesagt, wenn ich draußen bin, pass mal auf, ich werde das mal weitergeben, weil das ist nicht normal. Und ja, der René heißt der, hat eben gesagt, er wird immer depressiver. Die Leute werden da drin depressiv. Man hat so Phasen, weil man diese Qualen und diese Tyrannei nicht mehr erhalten kann, dass man einfach entweder aggressiv wird oder die Leute weinen oder sie machen nicht mehr beim Sport mit, sie gehen auch nicht mehr raus, sie schließen sich in ihre Zimmer ein oder sie hören einfach nur den ganzen Tag Musik. Das sind immer wieder so Phasen, das kann man auch gut nachvollziehen. Und der René war dann auch immer wieder in so einer Phase, wo er dann ja, sich zurückgezogen hat und gesagt hat, mich kotzt es hier an wegen 15 Euro und jetzt soll ich ein Medikament nehmen und ich werde hier schwerst genötigt und ich weiß, dass ich schwerst genötigt werde und ich will das gar nicht, aber die drohen mir, wenn ich das nicht nehme, dann komme ich hier nicht mehr raus, was soll ich denn tun? Man kann es sich nicht vorstellen. Da sage ich, René, warum nimmst du verdammt nochmal diese Medikamente? Ich komme doch nicht mehr raus, ich komme doch nicht mehr raus und was soll ich denn machen? Und ein paar Wochen davor oder ein paar Monate davor hat man ihn angefasst auf der Station, weil man wollte ihn plötzlich auf die reine Männerstation verlegen. Und da gab es ein großes Geschrei und wir haben geguckt, was da los ist. Und der Dr. Anders und die Psychologin, die Frau Bolind, wollten ihn also zwingen, dass er jetzt mitkommt, weil man will ihn verlegen auf die Männerstation, auf die reine Männerstation. Und es wäre für ihn ganz schlimm gewesen, weil er sagt, er lebt in der Frauenrolle. Also, was die betreiben, Psychoterror und wie die versuchen, also die Leute zu irgendetwas zu zwingen, das ist derart übel. Wo war er vorher? Er war auf dieser Station. Von, Gottwald hast du. Mit Männern und? ja, Männer und Frauen, da wo ich war, das war die Station 10B. Da ist er auch heute noch und das ist eine gemischte Station. Und dann gibt es noch die Station, die 10A. Das sind wohl nur Männer, also Sexualstraftäter oder denen derartiges vorgeworfen wird. Dann gibt es noch eine Station C. Das sind, glaube ich, auch nur Männer, ich weiß es nicht. Und dann noch die Station 10D. Und René war von Anfang an, also ich war auf dieser Station 10B, war auch dort und plötzlich wollte man ihn da rausreißen und auf eine Männerstation verlegen und hat gesagt, nein, es gibt gar keinen Grund, was das jetzt soll und sie sollen ihn in Ruhe lassen und er wird eben nicht auf diese Männerstation gehen. Und da hat man auch versucht, ihn zu drohen und da ja andere das auch mitbekommen haben, sind die natürlich ein bisschen unsicher geworden, weil wir dann auch was gesagt haben und gesagt, was soll denn diese Scheiße, was macht ihr denn da, lasst doch den René in Ruhe. Ja, und er blieb dann auch in seinem Zimmer. Ja, was soll ich sagen? Wir waren schon bei der Entlassung vorhin. Sie warten Blutabnahme und dann waren Sie entlassen. Na, die wollten mich zur Blutabnahme zwingen. Sie haben mir dann gedroht. Es war an diesem Mittwoch diese Urinkontrolle wohl auf dem Plan. Also man wollte mir die noch reindrücken. Mit der Begründung, wir müssen das hier ja alles dokumentieren. Und der Dr. Anders sagte zu mir, Sie waren gestern etwas auffällig. Und ich habe ihn angeschaut und habe zu diesem Dr. Anders gesagt, was war ich auffällig gestern? Was soll das denn? Ja, er hatte mich beobachtet, wie ich mit einem anderen am Esstisch saß und mich mit dem unterhalten hatte. Und ich kenne von diesem anderen Gefangenen die Geschichte nicht. Und ich weiß nicht, ob der mit Drogen früher in Berührung kam oder sonst was. Auf jeden Fall, ich habe mich mit dem ganz normal beim Essen unterhalten. Und der Dr. Anders hat uns gesehen und vermutlich aufgrund dessen hat er gedacht, vielleicht drückte mir jetzt eine Urinkontrolle rein, beziehungsweise kurz vor der Gerichtsverhandlung produzieren wir ein bisschen Stress oder schreiben was Falsches in die Akte rein. Und Gab es irgendetwas, was die Gesundheit gefördert hat? wollen Sie mich verarschen? Also gefördert ist, es ist, also jetzt macht mich das schon wieder rasend, jetzt steigt schon wieder, jetzt werde ich schon wieder sauer innerlich. Also nicht persönlich nehmen, weil es ist, gefördert wird hier überhaupt nicht, sondern die Leute, die werden systematisch kaputt gemacht. Das Einzige, was die Leute da drin noch einigermaßen ein bisschen zusammenhält, ist, dass sie untereinander natürlich versuchen, sich hier und da zu stützen und zu stärken und für mental gelegentlich mal aufzubauen. Beziehungsweise ist der Sporttherapeut pädagogisch und psychologisch sehr gut. Der hat wirklich ein Fingerspitzengefühl. Und die Frau Köhl hat ein sehr gutes Fingerspitzengefühl, die da schon fast seit 30 Jahren oder länger arbeiten. Die haben einfach noch den Draht zu diesen Gefangenen. Der Rest dieser Leute, die da drin arbeiten, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt eine Pflegeausbildung haben oder sonst was. Und gefördert wird da drin überhaupt nichts. Also es gibt. werden Persönlichkeitsstörungen gefördert? Ja, wissen Sie, Krankheiten gefördert? ja, und zwar von A bis Z, entweder durch falsche Medikamente, es werden Ihnen Medikamente angedreht, die werden psychisch tyrannisiert, unter Druck gesetzt, dann kommt es zu Visiten, wo man ins Zimmer reingedrängt wird, zu viert oder zu sechs. Am Schluss hatten sie es dann in einem Raum gemacht. Man wird ja verbal fertig gemacht, das heißt unterschwellig zwischen den Zeilen oder ganz klar verbal bedroht oder erpresst. Wenn das, das und das, dann das und das. Oder eben wie bei mir, Frau Reich, Sie werden ja dann mit Paragraph 63 bei uns sein. Was wird denn passieren, wenn wir Sie behandeln müssen? Sie werden ja dann bei uns sein. Das heißt, so ist ja schon suggerieren, negativ, schon Einschüchterung, verängstigen, einschüchtern. Wenn ich zu jemandem sage, Sie werden hier bleiben, ja, dann frage ich mich, warum macht er denn das? Und Jetzt frage ich Sie etwas zu diesem Interview mit dem Pharmareferenten. Was wissen Sie noch davon, was Sie eben gehört haben? Chemische Bomben, Ähnlichkeit? ja, chemische Bomben. Also, Tödliche Bomben. ja, also wenn sie entsprechend falsch dosiert eingenommen werden oder angedreht werden oder gemischt werden mit anderem Zeug in Kombination mit anderen Medikamenten, also diese Tabletten und Flüssigkeiten, was sie da alles bekommen, frage ich mich, für was das denn sein soll, beziehungsweise ich habe Leute gesehen, ja, die kriegen dann plötzlich eine Spritze oder sie sollen ein Medikament nehmen, plötzlich laufen die da hin und her die ganze Zeit oder ja, also es gab wirklich nur eine da drin, wirklich nur eine, die Tür an Tür mit mir war, die redete 24 Stunden nonstop, das habe ich auch aufgezeichnet. Ich bin ja nicht blöd, aber ich finde gerade diesen kleinen Mikrochip nicht, den habe ich versteckt und finde den nicht. Die hat wirklich 24 Stunden nonstop geredet und saß da auch schon seit ein, zwei Jahren drin. Und muss auch länger drin bleiben. Eine Berlinerin und eine Türkin, wo ich mir wirklich gedacht habe, das war aber wirklich auch die einzige, wo ich gedacht habe, gut, die bräuchte jetzt irgendwie was oder der muss geholfen werden. Und die sind ja verpflichtet, wenn die Leute in diese Forensiken eingeliefert werden, in diese psychiatrischen Gefängnisse, wenn es denn wirklich jemand gibt, der krank sein sollte, der nicht weiß, von was er spricht und vor sich hinredet die ganze Zeit, das sind ja wirklich Leute, denen muss man helfen. Die hatten irgendein schweres Erlebnis und von heute auf morgen hatten die eine 180-Grad-Wende und sind schwerst traumatisiert und reden vor sich hin. Die Leute brauchen tatsächlich Hilfe. Und da gab es wirklich nur diese eine Person Tür an Tür mit mir. Das heißt, die hat mich um jeden Schlaf gebracht. Und das habe ich dann im August, September, als diese Anhörung war, habe ich das natürlich der Richterin erzählt. Und die Richterin hatte dann in der Forensik angerufen. Und zack, am nächsten Tag bekam sie dann eine Spritze gegen ihren Willen. Sie sagte, sie will das nicht und der Dr. Anders sagte, ich mache das jetzt nicht mehr mit und zack, bekam die eine Spritze. Das war aber die einzige. Ansonsten gab es eine, die hat, warum auch immer, ihre Medikamente bekommen und plötzlich bekam sie Halluzinationen. Und er sagt sie ja, sie braucht doch was gegen Halluzinationen. Jetzt kriegt sie plötzlich wieder Halluzinationen, ist zu dem anderen Arzt, der hat ihr dann wieder was anderes gegeben. Viele Leute bekommen drei, vier verschiedene Sachen oder irgendwelche Flüssigkeiten im Glas. Die haben wirklich einen Schaden davon abbekommen. Eine sitzt auch da drin. Der wurde auch Stalking vorgeworfen und sie wurde wegen Stalking verurteilt. Das war auch so eine linke Geschichte, wo auch nichts stimmt. Und wo sich auch zwei, drei zusammengetan haben und haben sie aus dem Weg geräumt, weil sie ihr Stalking vorgeworfen haben und sind zu Gericht. Und auf jeden Fall, das ist eine Diplompädagogin, ich glaube Abschluss 1,7, die kam dorthin, untergewichtig, fast magersüchtig. Und heute sieht sie aus, also das habe ich dann auch zum ersten Mal in meinen Mund genommen, dieses Wort, heute sieht sie aus wie ein Monster. Vollgepumpt mit Medikamenten. Sie hat mir die Medikamente auch genannt, die habe ich mir aufgeschrieben. Wegen Stalking sie müsste jetzt Medikamente nehmen. Also sie war wohl am Anfang laut, klar, weil sie misshandelt worden ist, weil sie sich natürlich aufgeregt hat über das, was im Gerichtssaal vorgefallen war. Und es ist natürlich für jeden schlimm und ein Schock, wenn man dann plötzlich ins Gefängnis soll oder eingesperrt wird und man weiß, da draußen laufen eigentlich die rum, die eingesperrt werden sollten. Und die war wohl am Anfang etwas lauter, das haben mir auch andere bestätigt, aber Fakt war,

Ja. Aber ruhig stellen, das kann man sehen. Ja. Klar. Aber die haben ja in der Öffentlichkeit keine Existenzberechtigung. Aber jetzt haben sie auch überhaupt gar keinen Namen genannt. Man sollte doch sagen, dass so eine Information, wie ich sie jetzt bekommen habe, auch weitergereicht werden dürfte. Oder haben Sie irgendeine Sorge? Da habe ich keine Sorge. Ich meine nicht, ich würde sie jetzt beispielsweise an einige wichtige Rechtsanwälte weitergeben können und an einen Professor, der sich sehr dafür einsetzt. Es hat noch niemals einen Psychiater gegeben, der einem Menschen helfen konnte, hat er mal gesagt. Ja, ja. Wie denken Sie denn über die psychiatrischen Begutachtungen? Ja, ja. Kennen Sie da auch Fälle? Ja, also die sind alle mitten in das korrupte System eingebunden. Ja? Alle. Übrigens, es gibt Bücher, um auf das vorige Thema zurückzukommen, wo sich Sozialmediziner oder Sozialleute in die Pharmaindustrie eingeschlichen haben, die dann als Pharmareferenten tätig waren und eben festgestellt haben, diese Korruption, was mit den Ärzten geht, dass sie mit anderen Worten abgeschmiert werden für bestimmte Präparate und dies oder jenes. Da gibt es sogar Bücher. Was heißt abgeschmiert genau? Ja, also der Arzt wird zum Beispiel nach Mexiko eingeladen für 2 oder 3 Wochen Urlaub unter dem Deckmantel der ärztlichen Fortbildung. Ja, und dann? Bekommt er dort ein bisschen Geschenke vielleicht? Urlaub wird bezahlt. Ja? Ja, mit der Frau. Ja. Damit er was macht? Damit er bestimmte Präparate aufschreibt, verordnet. Mhm. Eben für die Firma, die ihn eingeladen hat. Ja, sicher, das kam auch in den Medien. Eben. Da gab es große, große Bestechungsverfahren. Ja. Aber wie gesagt, diese Psychiatrie, überhaupt Menschen, die suizidgefährdet sind, einfach in die forensische Psychiatrie einweisen, dort werden sie absolut kaputt gemacht. Ja, ich werde mich jetzt mal umsehen nach jemand, der da in der Nähe tätig ist. Ja. Ich melde mich dann wieder. Auf Wiederhören. Wunderbar, Wiederhören. Ja, also wenn es dort vielleicht Gaskammern geben würde oder was weiß ich, Stromstühle, würden sie vielleicht auch das noch anwenden, was ich ja schon gehört habe. Es gibt ja wohl in Deutschland solche Schockstromtherapien, wo sie die Leute irgendwie unter Elektroschocktherapien durchführen. Ich habe natürlich in der Zeit, in der ich da drin war, beziehungsweise nach dem, was ich da jetzt alles erlebt und gesehen habe, mich nachträglich noch schlau gemacht, viel nachgelesen und mich überhaupt mal in dieses Feld Psychiatrie eingelesen, weil ich natürlich von heute auf morgen in einen Schockzustand, in ein Trauma hineingeschleudert wurde und dadurch eigentlich kaputt gemacht worden bin. Kaputt im Sinne von, da kann man nicht mehr schlafen. Man hat diese Leute, diese Situationen immer wieder im Kopf präsent. Man muss zugucken, wie Leute ans Bett festgebunden werden, die nichts tun. Ich werde es nie vergessen, wie dieser schwarze Insasse zu uns auf die Station kam. Man drängte ihn in diese Isolierzelle rein. Das war ein Gefangener von der Station 10C oder 10D, der dort wohl das Zimmer beschädigt hatte oder die Isolierzelle. Klar, weil man ihn unberechtigt eingesperrt hatte und der das nicht zulassen wollte. Und dann kam er zu uns, hat man ihn auch wieder eingesperrt und ihn gezwungen, er müsste jetzt Nachthemd anziehen, war splitternackt, hat dann den Pfleger zur Seite geschoben, aber nicht geschubst oder auch nicht geschlagen, er war auch nicht aggressiv. Er hat lediglich gesagt, warum soll ich da rein? Warum gehen Sie so mit mir um? Was soll das? Und ich möchte hier draußen essen und ich möchte ein normales Zimmer. Nein, Sie müssen da rein und jetzt machen Sie kein Theater, sonst müssen wir Leute rufen. Ja, und er lief dann rum, dann hat man ihn geschnappt, hat ihn rein in das Zimmer. Dann war das 2, 3 Tage so, dass der Pfleger, wie bei mir auch, dann wird das Essen gebracht und Wasser zum Trinken oder Tee. Und den Teller kann man hinten, da gab es ein kleines Fenster, auf den Fenstersims abstellen. Und was machte dieser schwarze Gefangene? Er wollte freundlich sein und stellte den Teller direkt auf den Boden, direkt an die Tür ran. So dass, wenn der Pfleger von außen die Tür öffnet, den Teller gleich hat. Also nicht in den Raum reingehen muss und sich den nicht holen muss, sondern der wollte einfach freundlich sein und hat den Teller eben auf den Boden gestellt. Ja, der Pfleger hat wahrscheinlich weitergedacht, falls er den Teller aufhebt und sich nach vorne bückt, vielleicht einen Schlag ins Gesicht zu bekommen oder auf den Kopf von hinten. und hat also den Gefangenen angeschrien, warum er sich erlaubt, den Teller auf den Boden zu stellen. Er soll den doch bitte hinten auf den Fenstersims stellen. Und so läuft es nicht. Und der Gefangene war völlig perplex und sagt, ja, was, ich wollte Ihnen das nur einfacher machen. Hier nehmen Sie ihn doch mit. Und wenn er den raus darf. Und dann ist er wieder rausgegangen, hat den Pfleger wieder auf die Seite geschoben und hat sich dann so ein bisschen frei bewegt auf den Treppen und kam dann wieder unten zu diesen zwei Tischen, wo man essen konnte. Ja, dann hat man ihn gejagt, durchs Haus gejagt. Sie müssen da rein, Sie müssen da rein. Und ja, da rufen die dann sofort einen Arzt und ein paar Leute zusammen von allen Stationen. Dann kommen die zu 6, 8, 14 Leute. Und dann haben sie den ins Zimmer unten reingedrängt. Und er sagt, warum soll ich hier drin bleiben? Ich möchte raus, was das soll. Und der Arzt, wir diskutieren hier nicht rum. Er möchte jetzt die Botschaft telefonieren. Sie werden überhaupt nicht mit der Botschaft telefonieren. Ja, und dann braucht bloß ein Pfleger so machen, mit dem Auge zwinkern oder mit dem Finger schnappen oder ja, je nach Arzt, der Dr. May und der Dr. Anders, die sind sehr dafür und auch der Herr Reimann, die machen dann halt einfach, weil sie keinen Bock haben, rumzudiskutieren, die schnappen sich dann denjenigen, so war es bei dem Schwarzen auch, schnappen den und sie legen sich da jetzt hin und wir geben ihnen jetzt was, wir werden sie jetzt fixieren. Und dann wehrt man sich am Anfang dagegen. Er hat versucht, sich zu wehren. Er hat nicht geschlagen, er hat nichts gemacht, er hat nur rumdiskutiert mit denen. Dann haben sie den ans Bett festgebunden und haben ihm unten ins rechte Bein eine Spritze reingeknallt. Und dann war der weg. Und dann gab es wieder eine Situation, ein paar Tage später wollte er wieder raus. Und da haben sie dann wieder ein paar Leute gerufen und das war komischerweise wieder der gleiche Stationspfleger, der Herr Pautzke, der nicht klarkam. Und einem Arzt, der da gerufen wurde, sagte, ja, er hat mich auf die Seite geschoben, ich habe da ein Problem damit. Und dann bin ich vorbeigelaufen und habe gesagt, die Leute ans Bett festzubinden, das ist auch nicht die Lösung und das ist gegen das Gesetz. Und der Arzt guckte mich an und erklärte dann dem Pfleger, dass er es jetzt nicht für nötig hält, ihn zu medizieren, wie er gesagt hat. Also ihn ins Bett festzubinden und mit Medikamente wegzublasen. Es gibt keinen Grund dafür. Ja, wenn das der andere Arzt gewesen wäre, der Dr. May oder der Herr Dr. Anders oder der Herr Reimann, dann wäre er wieder festgebunden worden. Und der Arzt war ein bisschen verunsichert. Das war so ein, der hatte wohl Wochenenddienst oder keine Ahnung, Nachtdienst, Abenddienst. Nachdem, was ich da gesagt habe und er wusste, andere bekommen das mit, hat er sich dann ganz schnell umentschieden und hat dem Pfleger gesagt, also er sieht es jetzt nicht hier für nötig, dass man ihn da jetzt festbinden müsste. Und ja, dann ist er wieder gegangen und ja, der Pfleger war enttäuscht. Und es gibt so ein paar spezielle Pfleger. Also insgesamt muss man sagen, da gibt es ein, zwei Pfleger, die haben einen guten Draht zu den gefangenen Insassen oder wie auch immer man sie nennen mag. Der Rest von dem Trupp, von den Angestellten, die sagen dann so Sätze wie, für mich gelten hier schon lange keine deutschen Gesetze mehr. Sie haben hier sowieso nichts zu melden. Für sie ist hier erstmal Endstation. Und all solche Dinge, die nutzen das aus, die lachen den Patienten dreckig ins Gesicht. Die wissen, es gibt sowieso keine Kontrollen. Die wissen, es gibt keine Supervision. Die machen das, was der Arzt sagt. Die drängen die Patienten dazu, Medikamente zu nehmen oder sie binden sie fest oder sie rufen dann andere zusammen. Ja, also ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Gab's Todesfälle? Während der Zeit, wo ich drin war, nicht, aber fast. Also es gab eine, die hatte mal ein Feuerchen gemacht, hat eine Zigarette im Bett geraucht und war halt psychisch durch ihre Vergangenheit, was sie erlebt hat, angeschlagen und aufgrund dieses Brandes, den sie da verursachte, hat man ihr dann, Brandstiftung hat man ihr angedreht und da sie ja eh psychisch geschädigt war und sonstiges, war das natürlich ein Fall für die Forensik. Und die hat ein Problem, also die will sich ja umbringen. Die hat sich also in der Zeit, wo ich dort war, in diesen, von Juni bis 2. November war ich ja in Wittenau, Berlin-Wittenau, hat die sich bestimmt versucht, 10-mal das Leben zu nehmen. Und das sind alles so Dinge, die ich natürlich auch mitbekommen habe, die mich ja auch traumatisiert haben. weil das kann man einfach nicht ertragen. Ich wollte schon dir sagen, wenn du das nächstes Mal machst, dann mach's richtig. Weil alle anderen natürlich dadurch auch aufgefüllt waren. Also man hat sie immer wieder ins Bett festgebunden, das Nachthemd angezogen, nackt untenrum aufs Fixierbett festgeschnallt, aber das hat alles nichts gebracht, geschweige denn gibt es dort sinnvolle, hilfreiche Gespräche, Unterstützung oder sonst was. Es gibt einfach nichts da drin. Die Leute vergammeln und ja, verdrecken da drin und haben einfach überhaupt keine ordentliche pädagogische, psychologische Unterstützung oder lernen irgendwie etwas, wo sie weiterbringen könnte. Im Gegenteil, die werden noch geschädigt durch Medikamente, durch diesen ganzen Scheiß, was da drin abläuft, mit Tyrannei, verbale Attacken, körperliche Attacken, ständige Bedrohung. Die Leute haben Angst, ja. Die leben einfach jeden Tag unter Angst. Und die hat sich 10-mal versucht umzubringen, indem sie sich dann Halsschlagader aufschlitzen will oder das Handgelenk aufschlitzen will. Oder ist einfach schlimm. Mir hat man gedroht. Ich hatte den Dr. Mai einmal zusammengeschissen vor meiner Anwältin, weil er mich ja zuvor misshandelte und mir die Hand verdreht hat und mich eingesperrt hat, mal 2 Tage zwischendrin, ohne dass es eine Berührung gab. Den habe ich vor meiner Anwältin zusammengeschissen. Und was wollte ich jetzt sagen? Da hatte er mir auch wieder gedroht, ich rufe gleich jemand. Und das hatte er vor der Anwältin gesagt und dann habe ich ihn angeschrien und runterlaufen lassen. Und dann hatte er nichts mehr zu mir gesagt. Und ich habe ihm gedroht damals. Sie fassen mich noch einmal an, dann steht es nächste Woche in der Zeitung, beziehungsweise sehen wir uns vor der Ärztekammer und im Gerichtssaal wieder. Und ich habe meiner Anwältin gesagt, sie soll dafür sorgen, dass er sich niemals mehr erlaubt, mich anzusprechen. Ich habe ihm mehrfach gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er hat mich im Juli, der Dr. Mai, 2 Tage eingesperrt in dieses Isolierzimmer, weil ich ja den Telefonhörer dem Herrn Künzel, meinem damaligen Anwalt, und meinem Bruder aufgeknallt habe und richtig ins Telefon reingeschrien habe, weil ich mich maßlos aufgeregt habe, dass jetzt sogar die Wohnungskündigung im Haus stand und alles schief ging. Also das war ein Kollateralschaden, ein Super-GAU, was mir durch dieses ganze Theater jetzt passiert ist und was das natürlich für Folgen hatte, das ist ein Teufelskreis, das kann man sich nicht vorstellen. Und der Dr. Mai hatte damals auch jemand gerufen und ich war ja dann sofort wieder ruhig, als ich den Hörer aufgeknallt hatte im Juli. Aber sie riefen mich ja dann, ich müsste jetzt kommen und ich wusste gar nicht, was die von mir wollten. Ich war ja danach sofort wieder still. Und dann hat er mir damals gedroht, ich müsste jetzt ein Medikament nehmen, ansonsten müsste er mich einsperren. Dann sage ich, wieso soll ich denn ein Medikament nehmen? Was wollen Sie mir denn anbieten? Dann hat er mir irgendein Medikament genannt, dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, und wieso soll ich das nehmen? Ich bin doch ruhig. Ich habe mich vorhin kurz aufgeregt, habe meinen Anwalt zur Sau gemacht und meinen Bruder. Und was soll das jetzt? Ich bin doch ruhig. Ich habe mich doch gerade gut unterhalten, war gar nicht da. Warum rufen Sie mich denn jetzt? Sie müssen das Medikament jetzt nehmen und wenn Sie das nicht nehmen, dann müssen Sie unten eingesperrt werden. Dann sage ich zu ihm, Sie wissen aber, was Sie tun. Und dann hatte er schon meine Hand, meinen Arm gegriffen, hat mir mein rechtes Handgelenk verdreht und meinen Finger verdreht, den kleinen Finger, sodass mein Handgelenk rechts vom Handgelenkknochen bis zum kleinen Finger unten tagelang grün und blau war. Und die Leute, die er gerufen hatte, die hatten dann einen Polizeigriff bei mir gemacht und haben mich dann unten ins Isolierzimmer wieder eingesperrt, 2 Tage lang. Und ich habe damals dann nur noch gesagt, wir sehen uns wieder und Sie wissen ja, was Sie tun. Ja, und dann war ich da erstmal drin und ein paar Stunden später kam dann dieser Dr. Mai rein und die Frau Bohlin, die Psychologin und der Herr Reimann. Und ich lag da so da, war völlig ruhig und der Herr Reimann lehnte sich über mich und sagte zu mir, Frau Reich, wollen Sie nicht mit uns reden oder sind Sie in Ihrem psychotischen Erregungszustand? Also da hätte ich ihm schon eine klatschen können, auf das warten die ja nur. Und da habe ich gar nichts gesagt. Ich habe sie einfach ignoriert, dann sind sie wieder gegangen. So ging das ein paar Mal, dass sie reingekommen sind, wollten irgendwas mit mir reden oder die kamen an und versuchten mir ein Medikament anzudrehen oder wollten mir sagen, Frau Reich, Sie haben jetzt eine Psychose oder Sie müssen doch jetzt was nehmen oder Sie haben es mit allen Maschen probiert. Und ich habe überhaupt nicht reagiert und habe sie ignoriert und dann kam der Doktor mal rein mit der Psychologin und mit dem anderen Arzt. Sie standen zu dritt vor mir. Ich hab so getan, wie, ja, ich habe sie ja eben ignoriert. Hab so Däumchen gedreht, provokativ. Dann sagte der Dr. May plötzlich zu mir, Frau Reich, wir wollen einen Pakt mit Ihnen abschließen. Und dann habe ich erstmal nachgedacht, ich so, Pakt, das Wort habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, also gehört, gelesen schon, aber noch nie hat jemand das Wort Pakt in meinem Umfeld in den Mund genommen, geschweige denn ich. Frau Reich, wir wollen einen Pakt mit Ihnen abschließen. Dann habe ich meinen Kopf ein bisschen angehoben, guckte den Dr. May und sagte, was wollen Sie mit mir abschließen? Einen Pakt? Bei mir gibt es keinen Pakt, bei mir kommen Fakten auf den Tisch. Ja, wir wollen oder ich will, dass Sie hier nicht nochmal ins Telefon schreien und ich will, dass Sie ein Medikament nehmen und überlegen Sie sich doch, Sie müssen das jetzt nehmen, dann geht es Ihnen ganz schnell besser. Und ich habe gesagt, ja, für was wollen Sie mir denn ein Medikament geben? Was ist denn Ihr Anlass oder was soll denn das? Hat er mich vollgesülzt. Ich habe ihm gar nicht richtig zugehört und habe gesagt, wissen Sie was? Ja, wollen Sie denn ewig hier drin bleiben? Dann müssen wir Sie die ganze Zeit hier einsperren. Dann sage ich, ja, wissen Sie, die Gerichtsverhandlung findet ja irgendwann statt. Spätestens dann sollten Sie mich rauslassen, weil die Richterin wird irgendwie bemerken, dass, wenn ich nicht da bin, dass irgendwas nicht richtig sein kann. Also ich habe das versucht dann mit Sarkasmus und Humor irgendwie, also ihn zu ärgern etwas, ja, und ihn von mir fernzuhalten. Ja, dann gehen wir wieder. Dann ist er wieder rausgegangen, dann kam er irgendwann wieder rein. Und so ging das eine Weile, 2 Tage lang. Und da habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, wissen Sie, der Nelson Mandela war 27 Jahre eingesperrt. Und mir geht es hier drin ja gut. Sie bringen mir mein Essen ans Bett. Sie bringen mir was zum Trinken ans Bett. Ich habe hier meine Ruhe. Ich muss Sie nicht sehen. Also sowas bekommt man doch eigentlich nur im Hotel. Ja, was? Gefällt Ihnen das hier drin? Wollen Sie denn hier drin bleiben? Na, sage ich ja, also, das ist mir doch jetzt egal, aber wir haben eigentlich nichts zu besprechen, ne? Und ja, also, ja, dann bleiben Sie eben da drin. Habe ich gesagt, ja und? Und bringen Sie mir bitte noch ein Wasser. Und dann sind sie wieder gegangen, ja. Und dann kam er dann am nächsten Tag und sagte, ja, Sie wollen ja nicht mit uns sprechen. Ich habe sie wieder ignoriert, ich habe überhaupt keinen Ton gesagt. Dann sagte der Dr. May, gut, dann gehen wir eben wieder. Dann werden wir Ihnen die Neuigkeiten über Ihre Wohnung nicht mitteilen. Dann habe ich zum Dr. May gesagt, ach, Sie haben Neuigkeiten über meine Wohnung. Ja, dann kommen wir jetzt mal ins Gespräch. Ja, also die Wohnungskündigung, da ist jetzt das und das und mein Bruder hat denen da irgendwas mitgeteilt oder mein Anwalt, keine Ahnung. Und ja, dann standen sie so da und dann sagte die Pflegerin oder die Psychologin, ja, soll Frau Reich jetzt wieder raus hier oder nicht? Und dann sagte der Dr. May so, ja, wenn sie will. Ja, und ich lag dann noch eine Weile da und bin dann auch raus nach 2 Tagen. Das war von Freitag bis Sonntag oder von Dienstag bis Donnerstag. Müsste ich nachgucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Naja, mein Blutdruck ist wieder hochgegangen. Ich habe ihm ja schon gesagt, wenn er das jetzt macht, sie wissen ja, was sie tun. Und sie gefährden meine Gesundheit. Naja, also er ist nicht mehr mit mir klargekommen und ich habe ihm mehrfach gesagt, er möchte mich bitte in Ruhe lassen, mich nicht mehr weiterhin belästigen. Und dass gegen ihn schon ein Ermittlungsverfahren läuft. Damit habe ich ihn natürlich ins Schwanken gebracht, weil er guckte mich mit großen Augen an, weil ich ihm gesagt habe, wissen Sie, Sie müssen ja schon das ganze Büro voller Strafanzeigen haben, so wie mir andere Insassen und Gefangene mitteilen. Und was meinen Fall betrifft, habe ich gesagt, gegen Sie wird schon lange ermittelt. Und das ist ja nicht gut, ne? Und das habe ich ihm ja dann auch später nochmal bei dieser erzwungenen Visite aufs Auge gedrückt, dass gegen ihn Ermittlungsverfahren läuft, beziehungsweise dass ich ihn anzeigen werde. Ich habe ihn also verunsichert, ich habe den Spieß umgedreht und habe ihn ein bisschen verunsichert. Und dann ist er vorsichtig geworden und hat dann damals auch zu mir gesagt, bitte verlassen Sie den Raum. Ich sehe schon, Sie wollen nicht mit uns sprechen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das habe ich Ihnen ja schon längst gesagt, dass Sie mich bitte in Ruhe lassen möchten. Also ich habe die etwas verunsichert. Am Anfang haben sie mir jeden Tag gedroht, haben gesagt, ja Frau Reich, Sie sind jetzt paranoid. Oder Sie schreien, Sie sind gefährlich. Oder Sie haben jetzt eine Psychose. Da sage ich, ach so, eine Psychose. Was hat denn die Frau neben mir am Zimmer, die ganze Zeit 24 Stunden lang redet? Was ist denn das? Und ja, sie kamen nicht mehr mit mir klar, weil ich zu schlagfertig war. Und weil ich am Anfang war ich natürlich sehr laut. Ich habe sie zusammengeschrien. Ich habe sie nur so von mir fernhalten können. Habe die ganze Wut rausgelassen. Und dann war ich ja friedlich, freundlich und habe mein Zeug gemacht. Habe mich von denen ferngehalten. Und dann hat man versucht, mich wieder einzuschüchtern. Sie werden ja dann bei uns bleiben mit Paragraph 63. Habe ich dann auch abgeschmettert. Und was ist zurzeit? Was gibt es zurzeit für ein Problem? Zurzeit, nachdem ich da entlassen worden bin, kamen ja die Gerichtsverhandlungen. Und ich hatte mich dann, weil ich ja dauerhaft krankgeschrieben bin oder war, immer noch bin, habe ich dann eine Reha beantragt, weil ich, nachdem die Gerichtsverhandlungen waren im Dezember, ich eigentlich sofort in die Reha wollte aufgrund meiner Bronchienprobleme, die dort in der Forensik zugenommen haben und verstärkt wurden, beziehungsweise auch nicht behandelt wurden, Bronchitis ständig und mein ganzer Körper so innerlich zerbröckelte, mein Blutdruck nur noch auf 180, 190 war und ich natürlich, wenn man das dauerhaft hat, ja, man hat dann andere Schäden. Das Herz fängt an zu flattern, Gefäße werden geschädigt und so weiter und ich wusste, das muss dringend neu eingestellt werden und ich dachte an ein paar psychologische entlastende Gespräche und wollte ja letztes Jahr schon die Tagesklinik bei Vivantes in Spandau machen, hatte da auch schon die Zusage und die Anmeldung und dann wurde ich aber leider eingesperrt und ein Jahr später, jetzt nachdem die Gerichtsverhandlungen vorbei waren, hat mich dieses ganze Theater derart geschädigt, dass ich dann zwei Tage vor Weihnachten im Krankenhaus zufällig bewusstlos im Zimmer gefunden wurde, wie ich über dem Stuhl wohl hing und laut Aussage der jungen Krankenschwester per Zufall von ihr gefunden wurde und sie sagte zu mir, sie haben noch gezuckt. Und ich bin dann irgendwann wieder aufgewacht, man hat eine Herzdruckmassage bei mir durchgeführt. Ich lag eine Woche im Krankenhaus, bin da hingekommen mit einer Sofortanweisung wegen Bronchitis, einer allergischen Reaktion, insgesamt geschwächt, natürlich psychisch total angeschlagen, ist ja klar, aber das war nebensächlich, sondern mir ging es einfach körperlich schlecht und der Arzt hat mich sofort angewiesen, weil er gesagt hat, mein Hausarzt damals, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, dann kann es ganz schlimm werden und am nächsten Tag war ich also tatsächlich weg vom Fenster. Und dann hatte ich eine Reha letztes Jahr schon beantragt, die war auch letztes Jahr schon fast durch oder war schon durch und dann wurde ich eingesperrt und dann habe ich jetzt die Tagesklinik und die Reha parallel wieder anlaufen lassen nach dieser schlimmen Zeit, weil ich schwerst traumatisiert wurde und diese posttraumatische Belastungsstörungen und diese Schlafstörungen, dieses wochenlange Erbrechen, die Schmerzen im Brustkorb, der ständig erhöhte Blutdruck und alles, was zusammenkam, also mein Körper war ein Frack und ich habe dann mit meiner behandelnden Ärztin, mit der Frau Dr. Woike, vereinbart, weil sie gesagt hat, ich sei noch nicht reha-fähig, dass ich also erst, wie letztes Jahr schon geplant war, die Tagesklinik bei Vivantes in Spandau mache. Und wenn das rum ist, dann sofort in die Reha gehen kann, an die Ostsee oder an die Nordsee. Und ich habe ihr damals gesagt, ich möchte sofort an die Ostsee oder an die Nordsee, weil meine Bronchien nur noch Theater machen und mir sehr schlecht geht. Und aufgrund jetzt, was im Krankenhaus vorgefallen war, ich sofort weg muss für ein paar Wochen. Ich dachte an 3-4 Wochen einfach mal Erholung und raus aus dieser Gefahrenzone. Sie behauptete, ich sei nicht reha-fähig und ich sollte doch erst die Tagesklinik machen. Also gut, habe ich das wieder durchgesetzt. Die Krankenkasse hat sofort zugestimmt. Und ich bin dann zu Vivantes Spandau gegangen, in der Bergstraße. Und ich sagte noch der Frau Dr. Woike, ich halte es für nicht gut, wenn ich zu Vivantes zurückgehe in die Tagesklinik oder irgendwo in einem Haus bin, wo unter dem Namen Vivantes läuft. Denn ich befürchte, dass vielleicht intern man versucht, mich wieder zu schädigen oder mich zurückzuholen in die Forensik, was ja bei anderen auch passiert ist, weil die Forensik in Berlin-Wittenau auch unter dem Namen Vivantes läuft. Vivantes ist eine große Firma, die haben mehrere Krankenhäuser und das war meine Befürchtung, dass die da intern mich versuchen, dann kaputt zu machen. Können Sie denn über die Todesfälle noch was Genaueres sagen, was Ihnen vielleicht eingefallen ist? Über die Todesfälle? Ne, eigentlich habe ich Ihnen so vieles schon gesagt, ne? 4 Todesfälle. Mehr wie 4, mehr. Ja, können Sie die mal so eine Liste machen? Ihnen zuschicken? So in Gedanken meine ich, jetzt gerade. Ach so, eine Liste. Aber ja, ich dachte, Sie hätten mir erst 4 Stück geschildert. Habe ich Ihnen schon 4 Stück geschildert? Also zwei wären erstickt. Ja. Machen Sie doch mal die Liste noch mal neu. Also der erste ist woran gestorben? Der erste, der gestorben ist, der hatte hier Tumor gehabt oder Krebs, keine Ahnung, am Hals. Ne? Irgendetwas hat er gehabt. So haben die das erzählt. Ob das stimmt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ne? Ja. Und dann war der Pfleger bei ihm, wollte ihm die Medikamente verabreichen oder was ist der Teufel, was da war. Ne? Und auf einmal war der dann weg. Also konnte kriegte keine Luft mehr und dann ist er gestorben. Waren Sie dabei? Ich? Ja? Nee, ich war nicht dabei. Ich habe das so gehört. Also der hatte angeblich Krebs. Ja. Der zweite? Der zweite kriegte keine Luft, hat sich beschwert, ne? Ich bekomme keine Luft. Und da hat die Frau Babakhausen, so heißt sie, Frau Babakhausen hat ihn ins Zimmer gewiesen. Hat gesagt, ach, Sie machen uns wieder was vor. Wie heißt die Frau? Babakhausen. Langsam. Babakhausen, wie Tabak. Ah ja. Hausen. Ja. Und die arbeitet immer noch da. Und der dritte? Ach so, der dritte, der war schon vor den anderen zwei gestorben. Der hatte Herzinfarkt bekommen. Ja. Ist zusammengebrochen in dem Aufenthaltsraum, in dem Raucherraum ist er zusammengebrochen und da war der weg. Wie alt? Oh, junger Mann. In meinem Alter so. Aha. Ich bin 46. Und der vierte? Der vierte, so wie ich gehört habe, ist er rausgegangen mit der Stufe 4. Ich weiß nicht, welche Stufe der hatte. Ne? Mit dem Pfleger wollte der in die Stadt gehen. Und dann ist er an der Pforte zusammengefallen und war tot. Aha. Ja. Gibt's noch einen fünften? Der hat sich aufgehangen, den ich kannte, der junge Mann. Der fünfte hat sich aufgehangen? Ja. Sechster? Das weiß ich nicht. Aber es gibt mehrere Fälle schon, ne? Ja, gibt's jemand, der noch länger ist als Sie dort, der da ein bisschen genauer Bescheid weiß? Es gibt Leute, die sitzen schon über 20 Jahre hier. Ja, dann fragen Sie doch mal eine Person, die länger da ist, nach Todesfällen. Ich habe keine Stufe 3, ich komme nicht ins Gelände, ich habe keinen Kontakt zu der Außenwelt. Aha. Ich kann höchstens schreiben, aber ich kenne die ganzen Namen noch nicht so genau. Mhm. Verstehen Sie? Ja. Mhm. Aber ich würde Ihre Telefonnummer weitergeben, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, sicher. Immer weitergeben. Aber ich wollte sagen, da haben schon drei Leute weggegangen, von denen wollte ich erzählen, ne? Die mich aufgehangen haben, ne? Ja. Das war einmal der Christoph Walder, ne? Langsam. Christoph Walter? Christoph Walder mit D. Walder. Christoph Walder mit D. Ja. Der hat sich aufgehangen aus der geschlossenen, kameraüberwachten Zelle. Hat der sich aufgehangen mit einem Gürtel in der Isolationszelle, ne? Da darf man nicht mal einen Gürtel haben, ne? Ja. Da darf man normal keinen Gürtel, keine Schnürsenkel darf man nichts haben. Und der ist dort mit dem Gürtel aufgehangen nachts, ne? Auf einer kameraüberwachten Zelle. Der hat sich aufgehangen, dem seine Mama, die mit der telefoniert schon öfters, die kommt schon hier besuchen regelmäßig. Und die kommt noch in die Angehörigengruppe hier, die ist eine Angehörigengruppe, da ist auch der Chef von der Klinik, der schon mal woanders lebt, der macht auch mit. Und Ärzte sind da manchmal dabei, von manchen verschiedenen Stationen. Und meine Mama geht da auch hin, ne? Mhm. Ich wollte heute mit ihnen telefonieren, ich habe mich auch von meiner Mama aufschreiben lassen, aber. Ja, und Renate Walder heißt sie, dem wollte ich auch die Nummer von Ihnen geben, der Renate, ne? Können Sie mir die Nummer von der Mama geben? Ja, ich kann sie Ihnen geben, aber ich habe sie jetzt nicht im Kopf, ne? Ich muss ja am Telefon rausgucken. Aber ich gebe der Renate Ihre Nummer, ne? Die Renate soll Sie mal anrufen, ne? Ja, wie kann man die denn im Internet finden? Die ist doch sicherlich im Telefonverzeichnis. Die Renate Walder, die wohnt bei Koblenz, ne? Aber ich bin jetzt nicht sicher genau, wo in Koblenz, ne? Das finde ich heraus. Die hat welche Nummer, die? 00152 9. Ne, ich muss gucken. Wenn ich sie sechsmal anrufe, ich rufe sie nochmal an, dann gebe ich ihnen die Nummer. Ja. Das ist kein Problem, ne? Ich rufe die Renate gleich an noch. Heute Abend rufe ich sie noch an, ne? Und ich kann der sagen 0152, ne? 12356, ne? Ja. Ja, ich gebe dir die Nummer. Ich gebe der Renate die Nummer.